Ich bin ein Antichrist. Ich bin ein Anarchist. Ich weiß nicht, was ich will, aber ich weiß, wie ich es bekomme. Ich möchte den Passanten zerstören, weil ich Anarchie sein will. Kein Hundekörper. Anarchie für Großbritannien. Es kommt irgendwann und vielleicht. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Irgendwann Schönen kommt guten er. Abend, hallo. Hallo. Was, vielleicht? Vielleicht. Wer weiß. Ja. Sind wir jetzt in Großbritannien gelandet? Ach Gott. Nein, das war einfach ein lyrischer Kommentar zur Situation Ah. von Sid Vicious und Achso. Johnny Rotten. War ja nichts los, die Woche können wir eigentlich ganz schnell abhandeln, oder? Ja, machen wir ohne Amerika heute, ne? Ja, hier haben wir zum Anfang mal was Humoriges, nämlich was passiert, wenn man auf Google European People und History eingibt. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr merkwürdige Bilder. Also zumindest im Zusammenhang mit dem Suchwort für mich. Ich hätte jetzt eher gedacht, ich sehe. Ja, keine Ahnung, irgendwelche Fürsten oder Fürstinnen oder irgendwas, aber. Muss man das vielleicht auch mit dem Wort weiß ergänzen oder was? Ich kann Ja, mich ja. erinnern an diese Bildersuche, wo man wie war das dann nochmal? Weißen Mann und weiße Frau oder sowas Ja. gesucht haben und dann kriegt man eben auch, wenn du das weglässt, kriegst du dann eben die ganzen Schwarzen angezeigt oder irgendwie sowas. Da ist mir das ist ja noch ein offener Begriff, aber European People History, Das stimmt natürlich. das hat hiermit nichts zu tun und das greift in einen Bereich, wo vielleicht auch jemand sich bilden möchte. Stell dir vor, es gibt jemand in, keine Ahnung, Korea in die Suchmaschine ein und dann kriegt er das hier gezeigt. Ganz unten hier klein den Adolf und ansonsten Pox und ein Bild von kleinen Mädchen in weißen Kleinern. Ich google, was ist los? Nicht Liegt auf aber sowas aber auch. größtenteils an der ganzen Diskussion in der letzten Zeit. Ne? Also, das wird wahrscheinlich dadurch gespeist sein, dass alle möglichen Leute sich darüber aufregen, dass Das. es in den falschen Videospielen das Falsche drin ist oder keine Ahnung was, der ganze Müll halt. Fakt ist, dass die Bildersuche ja eigentlich nur auch nach Wörtern sortiert und nicht nach Bildern. Das können sie eigentlich nicht. Das müssen sie nur zuordnungsmäßig machen. Das heißt, die Bilder sind dann so bezeichnet worden von den Leuten, die das gemacht haben. Entsprechend, dass sie dann auftauchen. Ja, die Diskussion unter solchen Artikeln wird wahrscheinlich halt eben sein. History, European People und irgendwas mit Schwarzen, dass die da fehlen Ja, genau, so eine Art. oder Stell in ich mir das auch Wahrheit da vor. gewesen sind oder irgend so ein Krempel. Und da wir das ja in Ja, letzter dass das der Zeit Ursprung wäre oder sowas, gibt es ja auch diese Theorie, ne? so oft hatten, deswegen wird das wahrscheinlich sich so niedergeschlagen haben. Also. Ja, aber irgendwo ist das ja auch dann ein Zeichen, dass der Algorithmus irgendwie nicht so funktioniert, wie er eigentlich sollte, sondern dass der Zeitgeist abbildet, was ja auch wieder Ja. eigentlich eine Falle ist. Der Algorithmus führt einen, wie war das, in den Kaninchenbau und dann findet man nicht mehr raus, ne? Alice, who the Oh. Ja, hallo. Du wurdest wie ein Affe erzogen, sagte die Lehrerin. Das ist ein sehr, sehr humoristischer, aber schon so ernst passiertes Ding. Da wurde in der Schule, hat eine Lehrerin gesagt zu einer Schülerin, so hier, du führst dich auf wie ein Affe. Und dann haben sich Leute darüber aufgeregt und jetzt sind wir hier. So, ja. Ja, Ja, und? das ist halt das Ding. Und das wird halt jetzt einfach dran gepackt an Black Lives Matter. Und Ach so. ja. Ja, der Zusammenhang ist nicht eindeutig, finde ich. Sämtliche Formen von irgendwas, wo man sagen kann, hier weiße Leute sagen zu Schwarzen, du führst dich auf wie ein Affe. So, hör auf, dich wie ein Affe aufzuführen. Dann fängt die Person dann an, ne, so laut irgendwo Affengeräusche zu machen. Also passt auch eigentlich zu dem Stream, weil Affe, so hu, hu, hu, ne? Aber im Großen und Ganzen ist es dann so, ja, Lehrerin bekommt dann so volle Härte des Gesetzes zu spüren, der politischen Korrektheit. Und Kinder können sich dann auch entscheiden, ob sie bei dem Lehrer da irgendwie Unterricht haben wollen. Also, das ist so, komm, Alter. Nee, ganz so war es ja nicht. Also, die haben die Lehrerin, die ist weg. Ja. Und dann haben sie irgendwelche Antirassismus-Trainings gemacht in der Schule. Ja. Und deswegen haben sie jetzt irgendwie die Auszeichnung Schule ohne Rassismus, weil sie so ein Training da gemacht haben. Genau, ja. Wir haben den letzten Rassisten haben wir rausbekommen da aus unseren Reihen, der halt, ja, als sich jemand wie ein Affe aufgeführt hat, gesagt hat, du führst dich auch wie ein Affe. Aber sie hat halt nicht rassenkritisch überlegt, denn das ist ja keine weiße Person gewesen, sondern eine farbige, eine People of Color und so. Und die kann sie nur. Ach so, echt? Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben Affe genannt worden bin. Ja, also. Und finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, weil eigentlich bin ich ein haarloser Affe. Also. Ein Langnasenaffe oder wie war das, ne? Ich finde, Affe ist ja noch die das ist halt dieses Ding, man verfängt sich da in einem Netz von Regeln irgendwie. Mhm. Außerdem geht es ja eigentlich um Black Lives Matter Demo in Frankfurt. Und das war eine von den Anekdoten irgendwie, die da erzählt worden sind für Rassismus. Mhm. Dass sie als Grundschulmädchen mit dem Kopf in Hundekot gedrückt wurde, dein Gesicht hat ja dieselbe Farbe, hätten die anderen Kinder gesagt. Puh. Okay. Das finde ich auch krass, aber. Absolut, ja, das ist irgendwie. Ich meine. Verkehr oder so. Das Ding ist halt einfach, da muss man halt auch noch zusätzlich drauf schauen, so, was für Kinder waren das? Aus welchem kulturellen Hintergrund kommen die? Es ist natürlich so, dass Rassismus generell existiert. Und ich meine, so, das, was du halt ausschließt zu sagen oder sagen zu können in einer diversen, multiplen, kulturellen, vielfältigen Gesellschaft ist, ja, die Weißen waren es. Weißt du, so, das ist halt das Problem daran. Du kannst nicht sagen, wir sind eine rassistische Gesellschaft, aber wir lassen es zu, dass wir hier vielfältige Leute haben aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Hautfarben und verschiedenen Weltanschauungen. Das beißt sich und deswegen braucht man mehr Informationen, aber die Informationen wollen die Leute nicht rausrücken, weil es heißt, worum willst du das wissen? Wie ist das wichtig? Ja, es ist wichtig. Bist du etwa Rassist, dass du das wissen willst? Nein, ich will das wissen, damit wir richtig gut irgendwo so helfen können, aufzuklären, weißt du? Aber ist es nicht eigentlich auch Gleichberechtigung, wenn man alle Leute Affen nennen kann? Ja, natürlich, vor allem sind wir alles Affen. So, was ich möchte, ist, dass Blacks, Black POCs, POCs, BIPOCs überall in den CEO-Etagen vertreten sind. Oben nicht vorne auf der Werbung, oben drauf. Da, wo sich heute 10 alte weiße Männer darüber unterhalten, dass es schlau wäre, einen Schwarzen auf die Werbung zu setzen, soll dies künftig umgekehrt ablaufen. Ja, geil. Ja, mein Feindbild da drüben, das kann ich nicht ausstehen. Ich wünschte, ich wäre die Person, die dasselbe macht. Aber mit denen, aha. Die Oberbürgermeisterin Peter Feldmann geht in seiner anschließenden Rede mit keinem Wort auf die schrillen Redebeiträge ein. Ja, was soll er dazu auch sagen? Keine Ahnung, Mann. Wir brauchen weniger Rassismus. Wir brauchen weniger Rassismus und dann machen wir mehr Rassismus. Aber jetzt ist es kritische Theorie. Ja, so ist es. Trotz Verstößen gegen die Corona-Regeln, die Demonstrationen gegen Rassismus sind eine Wohltat, denn sie zeigen, wie lebendig und wichtig die transatlantischen Beziehungen sind. Ja, sind sie. Aber so, können wir das bitte irgendwo nicht während der Pandemie machen und weniger heuchlerisch? Wäre das möglich? Wie wichtig die transatlantischen Beziehungen sind, sieht man ja an den verschiedenen Äußerungen über den amerikanischen Präsidenten, ne? Ja, klar, ja. Ja, also, fuck Trump ist international, ja. Ja, er sagt doch, glaube ich, auch fuck Putin oder so, ne? Ja. Ja. Tja, was soll man dazu sagen? Sind da diese Regelverstöße jetzt eigentlich geahndet worden? Ich habe da nicht das nachvollzogen, die Verstöße gegen das Versammlungsrecht ja auch. Oder ist das einfach stillschweigend akzeptiert worden? Ja, sicher, jeder, der was gegen gesagt ist ein Nörgler, hast du das nicht mitbekommen. Also ich meine jetzt explizit auch bei den Demonstrationen, die ja angemeldet wurden und da waren viel mehr Leute da, als angemeldet waren. Solltest du ja eigentlich auch konsequent. Ja, hat ja keiner was gemacht dagegen oder so. Ja. Im Chat wird gerade das Video von Gunnar Kaiser zu dem Thema erwähnt und das möchte ich kurz aufgreifen, kann ich sehr empfehlen. Der hat da eine sehr gute Analyse, finde ich, zu dem Sinn und Unsinn von Regeln für die einen und Regeln für die anderen gemacht. Ja, sicher. Ziemlich ist gutes Video. Ja. Aber ich, das geht ja noch weiter. Es gab jetzt zwei verschiedene Tweets von der BBC. Einmal um 10.30 Uhr, dass die Gesundheitswesen-Mitarbeiter praktisch gesagt haben, das ist wichtig, dass diese Demos stattfinden und das ist gut. Und um 11 Uhr kam dann, rechtsgerichtete Hooligans setzen sich über Corona-Regeln hinweg. Also es kommt offensichtlich auch drauf an, was dein Anliegen ist. Ja, da hatten wir letzte Woche auch schon drüber geredet. Und die Moral von dieser Geschichte hier, das ist hier dieser Autor hier, das war von Alten Bochum und das ist hier halt das Ding, also es ging auch schon bei Twitter rum, das hat hier auch geschrieben, Brett vorm Kopf gehört nicht zu den Grundrechten, wo es hier um ja, diese sogenannten Hygienedemos ging. Ja, eine Woche vorher oder so, ne, hat da irgendwie das praktisch das Gegenteil geschrieben, so ungefähr. Der Jasper. Das könnte man ja direkt umdichten, ne? Ohne Rücksicht auf Abstandsregeln wurde hier demonstriert. Ja. Die McDonald's-Debatte. Wer amerikanische Diskurse über Rassismus und Gewalt gedankenlos auf Deutschland überträgt, macht es sich zu einfach. Genau, das ist. Auch Black Lives Matter ist der Big Mac, der Protestrhetorik. Finde ich schön. Genau, das ist ein Artikel aus der Neuen Züricher Zeitung von einem Herrn, Hans-Jörg Friedrich Müller. Und ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung, will ich jetzt nicht durcharbeiten. Er schreibt hier halt, vergleicht das mit Falklandinseln, wo es da mal eine Debatte gegeben hat, als die Briten da die Falklandinseln da, wie war das, behalten wollten irgendwie, ja, ja genau. Und genau. Wie das da irgendwie nach Deutschland, in Deutschland betrachtet wurde. Und er sagt dann hier, dass es irgendwie so ist, dass du bei diesen Geschichten hier aus Amerika, es wird 1:1 übernommen halt, die gleichen Talking Points, was wir ja auch ständig mal wieder feststellen. Und aber zu Sachen, die in Deutschland passieren, mit dieser Sache da mit der Synagoge, dem Typen, der hinterher da bei Halle war das, ne? Ja. Und diese Sachen, da hast du nicht so viel Protest, obwohl das noch zu einer Zeit gewesen ist, wo es halt auch noch keine Corona-Beschränkungen und nichts gegeben hätte. Da steht jetzt hier nicht drin, aber das habe ich mir dann noch dazu gedacht. Also eigentlich noch mehr Anlass, sich da auf die Straße zu begeben, wenn man jetzt über irgendwelche Missstände sich ja aufregen will. Aber ja, bei dieser Geschichte jetzt, da sind dann plötzlich alle irgendwie in Amerika und alles ist irgendwie, das ist halt, ja, so zeitgeistig, ne, und hip und da muss man sich dann dranhängen. Vollkommen widersinnig. Und ja, die Tagesschau ist da auf jeden Fall anderer Ansicht. Die hat hier geschrieben, Silence is Violence, steht auf vielen Plakaten bei den Demonstrationen gegen Rassismus in den USA. Und ja, wie war das mit dieser Statistik? Da kommen wir auch gleich noch zu. Und Kampf gegen gegen Rassismus erleichtern. Mein ganzer Respekt gilt denjenigen, die das machen. Ihre Aussichten auf Entschädigungen durch Gleichbehandlungsgesetz sind häufig nicht gut. Es geht ihnen nur um sich selbst, sondern darum generell, nicht nur um sich selbst, sondern darum generell was zu verändern. Ihnen sollte der Kampf gegen Rassismus erleichtert werden. Und dann war hier dieses Ding mit der, wo war denn dieser Spruch mit der Polizei? Berlin ist nicht das erste Land mit Berlin ist das erste Land mit einem eigenen Gleichbehandlungsgesetz, durch das es nun möglich ist, auch Beamte wegen Diskriminierung zu verklagen. Die Frage ist dabei nicht, ob man sie damit unter Generalverdacht stellt, sondern warum man sie bisher unter Generalschutz gestellt hat. War das also, etwa nötig? Also wieder schön alles umgedreht. Ist das die Tagesschau oder was? Ja, das ist die Tagesschau. Auf den Kopf ja, gedreht das und das mögen sie ja immer gerne. Ne? Also dieses Ding von wegen so, ja, das ist ja, wir haben ja hier so viele Rassisten hier, ne? Die Statistik sagt ja nichts darüber, weil in Wahrheit ist es noch viel mehr Rassismus und deswegen müssen wir das jetzt einfach ändern, dass dann einfach die Leute dann beweisen müssen, dass die keine Rassisten sind, weil das ist doch viel gerechter dann für die Opfer und so weiter und so fort. Ne? Also ja. Und wir müssen es möglich machen, dass man sich gegen Rassismus wehren kann. Wir sind aber auch verantwortlich, dass nicht jeder vor Gericht ziehen muss. Wir alle müssen etwas sagen. Wenn uns Rassismus begegnet, tun wir das nicht, sind wir auch Rassisten. Silence is violence. Schweigen ist Gewalt. Also eben war noch Sprachegewalt, jetzt ist auch noch Schweigengewalt. Also so oder so. Es ist irgendwie alles Gewalt. Im Leben. Ja, ich meine, es ist so ein bisschen das Problem an dem ganzen Problem, dass man eben nicht so richtig gut was gegen machen kann, wenn einer Rassist ist. Dann ist er eben Rassist. Ja, und vor allem. Ja, man kann vielleicht das dagegen machen, dass Rassisten gut zusammenarbeiten können oder so, aber das ist ja schon schwierig. Ja, und egal welche Gesetze man erlässt, ich meine, man kann es den Leuten damit ja nicht aus dem Kopf löschen, die Ideen. Ja, ungefähr jedenfalls. Man kann eben auch wenig dagegen machen, so richtig faktisch. Ja, und dann kommen sie hier mit ihrem. Wie war das? Schadensersatz oder so? Stand hier auch noch irgendwo drin. Entschädigung, ja, ja. Genau. Entschädigung, ja, ja. Chancen auf Entschädigung zu erhöhen. Das ist also, aber auch übertragen aus USA. Bei uns gibt es solche Entschädigungen normalerweise nicht. Da musst du schon richtigen Schaden nachweisen. Beziffern können. Nicht. Also die Idee, die haben wir ja auch schon damals bei der Istanbul-Konvention und so gehabt, dass wir das gerne hätten, dass alles irgendwie andauernd entschädigt wird, weil das ja so eine Ungerechtigkeit ist und und ich meine, mich erinnert das immer mehr an dieses Ding hier mit dem Jordan Peterson damals da in Kanada. Mhm. Diese Sachen, wo es ja auch diese Menschenrechtstribunale gab und dann müssen ja auch die Leute da nachweisen, dass sie nicht rassistisch oder sexistisch oder was weiß ich nicht was gewesen sind und da geht es dann auch darum, dass sie dann da irgendwelche Geldstrafen bekommen und deswegen meinten die Leute ja alle so, ja, ist ja alles halb so wild, weil da kommt man ja nicht ins Gefängnis. Aber wenn man dann diese Entschädigung oder was auch immer nicht bezahlt, die übrigens auch schon Existenzen ruiniert haben, irgendwelche Entschädigungen, dann kommen die Leute dann halt sehr wohl ins Gefängnis dann auch da. Also ich finde das ziemlich übel, auf jeden Fall. Erstmal diese, na, also ich meine, gerade Leute, die da irgendwie mit der Polizei in Berührung gekommen sind, das hat ja nochmal diese ganze Dimension von, ja, haben die Leute jetzt wirklich was gemacht irgendwie, wie der George Floyd zum Beispiel, der ja auch wirklich was gemacht hat. Und dann, ja, passieren halt Dinge mit der Polizei. Also die Polizei kontrolliert halt irgendwelche Leute auch mal und so, ne? Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das ist dann auch alles schon böse, auch wenn da hinterher die Leute nur kurz mal irgendwie in ihrem Tagesablauf gestört worden sind, aber jetzt ja im Endeffekt nichts an Schaden davon behalten haben oder so. Aber da bauen wir jetzt dieses ganze neue Ding auf, wo dann jeder dann irgendwie sagen kann, so ja, jetzt hier bin ich aber jetzt ganz doll geschädigt worden hier durch dieses furchtbare deutsche Justizwesen hier und Polizei und alle. Und das müssen ja, sie mir erstmal nachweisen, dass sie da unschuldig waren oder da berechtigt waren. Oder ja, müssen es aber noch einige Gesetze verstricken, glaube ich. Also noch bis aber ist Rechtslage nicht so. Ich habe heute bereits den ersten Artikel gelesen, dass es schon einen Fall gibt, wo jemand sich auf dieses Gesetz beruft. Da waren Polizisten von einem Späti in Berlin und haben gesagt, hier, ihr habt kein Recht, hier draußen Tische hinzustellen. Und ihm wurde dann von den Besitzern gesagt, ja, ihr diskriminiert uns, ihr habt scheiß Ausländer gesagt, zack, wir zeigen euch an. Also es wird angenommen, das Gesetz in Berlin. Ja, eben. Ich glaube auch, es ist größtenteils ein politischer ja, also es ist ein Erfolg auf politischer Ebene. Das ist es. und mehr nicht. Und zwar für eine gewisse Sorte von Leuten. Ja. Nur aufgrund ihrer Hautfarbe oder ethnischen Herkunft kontrolliert, dann spricht man von Racial Profiling. Das ist in Deutschland verboten. Wer diskriminierendes Verhalten durch die Polizei anzeigen will, dem fehlen aber unabhängige Anlaufstellen, sagt der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle und fordert deshalb landesweite Polizeibeauftragte. Damit Vorwürfe gegenüber der Polizei beispielsweise zu Racial Profiling, also Personenkontrollen, die alleine aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes erfolgen, von unabhängiger Seite untersucht werden können. Ja, also erstmal, dass sie überhaupt sich gar nicht die Mühe machen, diese Begriffe mal einzudeutschen oder so. Also, das wäre wahrscheinlich weniger eindeutig, wenn sie ein Schild hochhalten würden, habe ich mir aus Amerika abgeguckt oder weiß ich nicht, oder kleine Amerika-Fahne schwenken oder keine Ahnung, wie was nebenbei. So. Aber da habe ich gerade letztens auch eine Erklärung für gelesen, ich weiß nicht mehr wo. Aber da hieß es von einer von den üblichen Verdächtigen, das wäre gut so, dass diese Begriffe nicht eingedeutscht werden, weil das Eindeutschen würde halt die Gefahr beinhalten, dass das verwässert oder verändert wird in der Bedeutung. Deswegen soll man auch in Deutschland diese ganzen Anglizismen nutzen. Ja, das Gegenteil ist aber tatsächlich der Fall. Ja, weil es wird einfach übernommen, aber mit seiner eigentlichen Bedeutung umgedeutet. Es wird ja auch schon in der englischen Sprache in der Bedeutung umgedeutet. Ja. Also. Ja, und also, ich meine, da gab es ja auch schon diverse Debatten darüber von schlaueren Leuten, auch aus dem englischsprachigen Raum, wie diese ganzen Sachen mit, also zum Beispiel mit diesen ganzen Flughafenkontrollen. Ich meine, da haben auch diverse Leute schon gesagt, so, ja, es macht halt eigentlich keinen Sinn, dass die Oma sich da ihre Schuhe ausziehen muss oder so, weil die Oma ist halt eben wesentlich weniger, also von der geht halt wesentlich weniger Gefahr aus, als irgendwie, ja, von einem langbärtigen Moslem oder so. Und das ja, ist und, halt nun mal so. In dem Kontext wird ja auch immer ganz gerne Israel als positives Beispiel benannt, weil da die halt das Verfahren benutzen, was vielleicht als Racial Profiling gezählt werden kann, dass sie sich halt die Leute angucken auf Auffälligkeiten und auch wenn sie seltsam aussehen, dass sie dann halt die Leute kontrollieren gezielt. Und das wird, wie gesagt, in dem Kontext immer positiv genannt. Also, ja, und vor allem, das macht die Polizei andauernd, auch wenn es nicht racial ist. Also wenn die vom Fußballstadion drei Leute mit einem Bier sehen in der Hand dann, und Trikots, dann kontrollieren die auch eher als irgendwen, der mit seinem Hund da spazieren geht oder so. Also, Racial Profiling oder wie wir auf Deutsch sagen, Erfahrungswerte. Und damit Betroffene, die sich solchen Kontrollen ausgesetzt sehen, auch klare Ansprechpersonen haben. Die Gewerkschaft der Polizei hält die vorhandenen Strukturen für ausreichend. Wir haben eine Möglichkeit, in den Ländern Themen, die sich um rassistische Ja, und vor allen Dingen, was mir da jetzt so einfällt, ist es ja so, dass ja an anderen Stellen dieses beschissene, ja, was hast du zu verbergen, keine Ahnung, was Ding andauernd irgendwie ziehen. Aber bei dieser Sache ist das jetzt irgendwie plötzlich nicht erlaubt, oder wie? Und in Amerika ist auch diese Debatte eigentlich nochmal wieder eine ganz andere, weil sie da irgendwelche beschissenen Ideen irgendwie haben, von wegen, ja, jeder, der hier irgendwie, dass die Leute dann wegen Rumlungerns oder keine Ahnung da was irgendwie schon vom Richter landen oder so. Ja. Was halt auch. Das ist eigentlich der Scheißdreck da dran. Und dass sie dann irgendwelche Quoten zu erfüllen haben oder keine Ahnung wie was. Und das ist dann eher das Problem. Und dass sie da dann irgendwie auf die Minderheiten dann eher losgehen wegen so einem Blödsinn, das ist ein Problem. Aber das haben wir ja in Deutschland hier noch nicht. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit eurer Kacke durch, dass jeder irgendwie jeden wegen irgendwelchen Schäden, die er angeblich gehabt hat, weil er nicht richtig gegrüßt wurde oder Chris, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Ja, aber wo kommst du wirklich her, Chris? Oh ja, das wird teuer, Leute. Ach, verdammt, nein. Ja, genau, wie du schon gesagt hast, das allein schon ist seltsam. Also die Gesetze in Amerika, die sollte man eher ändern, bevor man jetzt an Institutionen rangeht. Leute sagen, hier, guck mal, unsere Institution funktioniert nicht so gut, wie wir wollten, weißt du, so die hat Probleme, Leute richtig einzuschätzen, ja? Die macht Quatsch und bringt Leute in Lebensgefahr oder bringt sie um, ja? Wir sollten weniger Geld in diese Institution stecken. So, nein, irgendwo ist das eine falsche, irgendwie nicht zusammenhängende Lösung. Man sollte doch eigentlich sagen, wir müssten mehr mit der Polizei zusammenarbeiten, aber da kannst du nicht dein Ressentiment der Polizei gegenüber äußern in deine politisch korrekt schön verpackte, relevante Blase. So von wegen hier, all cops are bastards, aber dann brauche ich Polizei. Jetzt komm, nee, Alter. Die Probleme mit der Polizei in Amerika sind ja an sich bekannt und wurden eigentlich in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder aufs Trapez gebracht, ohne dass sich was geändert hat. Die Punkte, die ihr genannt habt, die sind alle richtig und gut, aber ich wollte noch auf einen hinweisen, und zwar, dass es ja einen kommerziellen Anreiz gibt in Amerika, dass Leute im Gefängnis landen, weil das Prison Penitentiary System ja privatisiert wurde vor Jahrzehnten. Und dass es da teilweise Verträge gab, dass bestimmte Counties quasi eine Quote der Gefängnisse befüllen mussten, sonst mussten sie Strafzahlungen leisten. Und das hat halt zu solchen Sachen geführt, wie das, was du gesagt hast, Chris, wegen Loitering. Aber auf der anderen Seite der Medaille muss man auch sagen, in Amerika gibt es teilweise ein komplett anderes Polizeisystem. Da ist es teilweise so, dass die Leute den Polizeichef vor Ort wählen. So, und das muss man auch nochmal im Hinterkopf behalten. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das in so Städten wie Minnesota, in so großen Städten gehandhabt wird, wahrscheinlich eher so wie hier in Europa, aber in Amerika ist es üblich, dass die County Sheriffs und die anderen Leute halt gewählt werden. Ja, Staatsanwälte auch. Wahlkampf betreiben müssen mit aller Politik, die dabei dran steht, ja, und da gibt es halt Law and Order Counties und da gibt es halt andere, wo die genau das Gegenteil machen. Und das größte Problem ist ja die Militarisierung der Polizei. Und diese ganzen Punkte wurden in den letzten Jahrzehnten ja immer kritisiert, aber jetzt hat man sich nur noch auf den einen einzelnen Punkt versteift und alles andere wird ignoriert. Das ist nicht gut. Drehen jetzt schon zu besprechen und Themen, die sich im Bereich der justiziellen Aufarbeitung drehen, da muss die Justiz natürlich einschreiten. Das ist notwendig, die Staatsanwaltschaft, die Gerichte, und das macht sie auch. Die meisten Fälle beziehen sich laut Jahresbericht auf das Arbeitsleben. Gut ein Drittel entfallen auf Benachteiligungen im Beruf oder bei der Jobsuche. Unter anderem wegen des Geschlechts, einer Behinderung oder aufgrund des Alters. Die Antidiskriminierungsstelle fordert Bund und Länder auf, die Rechtsstellung und die Hilfeangebote für Betroffene deutlich zu verbessern. Also fast 10% mehr Es wird immer nicht so kommen, dass das Leute irgendwie so in den Klageweg wählen, weil sie sich bereichern möchten. Und das ist ja in Amerika der Fall. Teilweise jedenfalls. Ja, da wäre ich auch vorsichtig, aber ja. Ja, sollte es nicht kommen halt. Fragen wegen rassistischer Diskriminierung bei der zuständigen Bundesstelle. Diese Zahlen werden auch Sie interessieren. Anetta Kahane ist die Vorsitzende der Amadeo Antonio Stiftung, die sich vor allem gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet. Frau Kahane, schönen guten Tag. Aber hat der Onkel nicht eben gesagt, es ging vor allem um Behinderung, Alter und Geschlecht? Warum wird denn dann jetzt Tante Kahane gefragt? Der Geschlecht. Oder nicht? Ja, aber die ist doch eigentlich gegen Rechtsextremismus und so. Und das ist völlig geschlechterabhängig, oder? Gegenfrage, wen sonst sollen sie denn reinholen? Ja, okay. Ingrid Brodnik oder die Witzurek habe ich lange nicht mehr gesehen. Wo ist die eigentlich? Ist die geplatzt? Ja, also ich habe ja die Vermutung, dass sie eine Familie gegründet hat oder so. Nein, das ist eine Zelle des Faschismus. Dann ist er bei McDonald's gelandet irgendwo. Das glaube ich mal eher nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall, vielleicht geht's ja schlecht. Also, schauen wir mal. Ja. Also fast 1200 Anfragen waren es insgesamt. Nun wird nicht jeder diese Stelle kennen oder sich den Aufwand einer solchen Anfrage machen. Wie hoch schätzen Sie die Zahl tatsächlicher Fälle, in denen Menschen wegen ihrer Herkunft diskriminiert werden? Fehler. Also das finde ich ja geil. Ne? Schöne Frage auch, ne? Wie hoch schätzt sie tatsächlich Fälle? Ja, aber wie hoch ist wirklich? Wie wichtig ist ihre Arbeit wirklich, Frau Kahane? Wie viel Geld brauchen sie wirklich? Ja, von diesen 1000 noch was, wie viele sind denn jetzt tatsächlich als Fälle gerichtsfest gewesen? Das wäre eine sinnvolle Frage gewesen. Ja, hat er aber nicht gefragt, ne? Im Gegenteil. Ja, das Dunkelfeld ist enorm groß, weil, wie Sie schon sagten, die meisten Menschen, die da betroffen sind, diese Antidiskriminierungsmeldestelle gar nicht kennen. Das ist auch eine sehr hohe Bürde, sich dahin zu wenden. Insofern ist es total wichtig, dass dieses Dunkelfeld auch aufgehellt wird und viel niederschwelligere Angebote zur Verfügung gestellt werden müssen. Zum Beispiel, ähnlich wie bei den Vorgängen zu Antisemitismus, bei Recherche und Informationszentren, wo sich die Betroffenen hinwenden können und auf der zivilgesellschaftlichen Ebene Anfeindungen melden können. Also die Hürde ist zu hoch, sagen Sie. Es sind ja oft ganz alltägliche Situationen, in denen sich Menschen wegen ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert fühlen. Aus Ihrer Erfahrung, was sind das für Situationen? Nun, also das fängt bei der Wohnungssuche an, das passiert beim Job, dass Menschen übergangen werden, weil man sie für inkompetent hält. Ja, Frau Kahane weiß genau, was den Leuten im Kopf vorgeht, ne, den Chefs oder so. Das ist alles klar, dass das passiert nur, weil die für inkompetent gehalten werden. Das ist alles. In Wahrheit sind sie es auch gar nicht. Und das wissen wir alles. Genauso wie mit der Wohnungssuche, das wissen wir auch alles. Die stehen da in Berlin. Wo ist das, Friedrichshain, Kreuzberg oder so, wo da immer über 100 Leute irgendwie zu so einer Hausbesichtigung kommen oder so. Und die werden dann alle übergangen aus rassistischen Motiven. Ich meine, ist doch klar. Also. Ja, und zusätzlich dazu ist halt dann so, das ist ja genau die Kernkompetenz von Rassisten. Ne? Die Rassisten, die gehen ja auf die Straße und sagen, hier, wir wollen weniger Leute, die kommen, weil sie einen anderen Nachnamen haben. Das mag ich nicht. Das ist genau das, worum es denen geht. Ja, Rassismus ist haben und du findest Leute halt irgendwo weniger Menschen, weil sie andere Gene haben oder ja, weißt, andere Kultur so. Rassisten geht nur darum. Opex, du cuttest. Ja, ich kann meine wichtigste Stille. Rassisten geht es nur darum. Ja, Rassisten. Böse. Oder weil man sie im Gespräch nicht adressiert. Das ist im Alltag so auf der Straße und natürlich ein ganz, ganz großes Feld, und das ist die Schwäche dieses Berichtes, ist bei der Behandlung innerhalb von staatlichen Institutionen. Wir haben in dem Antidiskriminierungsbericht lediglich die nichtstaatlichen Felder, in denen Diskriminierung berichtet werden kann, aber zum Beispiel Diskriminierung durch Beamte, Polizeibeamte oder Beamte in anderen Ämtern, in der Schule oder in anderen staatlichen Institutionen werden hier nicht berücksichtigt. Und das kann nicht sein, weil das ist genauso ein Feld von Diskriminierung wie die anderen Felder des normalen öffentlichen Lebens auch. Dann steht das Familienministerium aber sofort auf der Liste, ne? mit ihrem Männerbashing. Nee, das hat ja die Bundeszentrale, von der Sie da reden, die haben das ja schon lange irgendwie beantwortet, warum das alles prima ist und so. Ich habe es nicht mehr im Kopf, das war irgendein Schwurbel. Aber die haben das schon vor Jahren den Leuten da irgendwie aufs Brot geschmiert, warum das alles prima ist. Und wir haben ja auch schon Urteile dazu, warum Männer nicht Gleichstellungsbeauftragte werden dürfen und so. Nämlich, weil die Akteure, die man da trifft, das erwarten, dass das eine Frau macht. Finde ich auch ganz prima. Also wenn die das erwarten, dann ist das alles prima, ne? Aber wenn man jetzt so sagt, so ja, ich erwarte hier, dass alle, ja genau, ich als Atheist erwarte, dass alle Polizisten Atheisten sind und hier nicht mehr irgendwie Tanzverbote und weiß ich nicht was irgendwie hochhalten hier vom Ordnungsamt oder so. Das erwarte ich jetzt. So. Urteilt das mal rum, dass wir das so machen können. Oder keine Ahnung, ich erwarte, dass die auf jeden Fall nicht Moslems sind, weil das ist mir zu heikel wegen Islamismus und so. Erwarte ich jetzt, kann ich jetzt erwarten. Also finde ich schon geil, dass man das so hindreht, aber in dem Fall dreht man das halt so hin. Ne? Also das war jetzt von mir natürlich nur quasi satirisch gemeint, aber die haben das halt tatsächlich so da hergeleitet. Die erwarten das, dass das Frauen sind und deswegen können das nur Frauen machen. Ja, das weiß ich ja, aber ich glaube nicht, dass das gerichtsfest ist oder so. Also. Doch, doch, da gibt es Urteile zu. Also vielleicht nicht bis zum Bundesverfassungsgericht abgeurteilt, aber. Ich erinnere mich daran, dass es um ein Landesverfassungsgericht ging. Aber die Richter hatten, oder ja, vom Landesverfassungsgericht ausging. Und die Richter hatten aber damals auch gesagt, dass das kein Dauerzustand sein muss, sondern dass sich die Gesellschaft auch mal so ändern kann, dass das dann doch gefordert oder erwartet wird, dass da Männer auch vertreten werden vom Familienministerium. Also da ist heute ja auch nicht an der Tageende oder so. Ne? Wobei man ja sagen muss, eben gerade in unserem Interview hat der Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sehr deutlich zumindest eine staatliche Stelle oder Institution angesprochen. Er spricht heute davon, dass es auch in Deutschland ein sogenanntes Racial Profiling gebe. Also die Polizei zum Beispiel gezielt nach ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit Personenkontrollen vornimmt. Warum ist es denn so schwer, ja, etwas dagegen zu tun? Nun, Polizisten sind auch nur Bürger dieses Staates und es ist ganz eindeutig so, dass in Deutschland ein großes Problem mit Rassismus besteht. Mann, wir haben Annetta, Annetta, wir haben was weiß ich wie viele Leute aus aller Herren Länder hier aufgenommen. Die haben alle Chancen hier, die bekommen das gleiche Geld wie wir. Wo ist denn der verschissene große Rassismus in Deutschland? Wo? Vielleicht erinnert sie sich einfach noch an die DDR, wo es ja diese Woche auch Leute, also hatte ich bei Twitter gelesen, von irgendwelchen Gastarbeiter-Ghettos und so ein Zeug da in der DDR, wo man das nämlich nicht gemeint hat, dass das so schlau wäre, wenn die Leute alle, jeder einfach da einzieht, wo er irgendwie möchte oder so. Letzten Jahr mit Mühe erreicht, dass Rechtsextremismus als ein Problem, der als gefährdendes Problem der Demokratie wahrgenommen wird. Aber Bullshit, vollkommener Bullshit. Kein Mensch hat das ja. je bestritten, dass das ein gefährdendes Problem für die Demokratie ist. Das ist nur eure Kacke hier, eure komische Hingeleserei, so nach dem Motto, wenn wir nicht alle von früh bis spät nur Rechtsextremismus brüllen, dann ist das gleichbedeutend mit wir haben es nicht erkannt als Problem. Und auf der anderen Seite können sie irgendwie bis nach scheiß Oregon antifaschistische Aktionen fahren, wehen lassen im Wind, aber das ist alles egal. So, das ist alles nur für Frieden und Gerechtigkeit und da brauchen wir uns gar nicht mit befassen weiter. Der böse Horrorclown macht mir Angst, Onkel Chris. Aber alles, was im Umfeld von Rechtsextremismus sonst noch passiert, ist immer durchtränkt von Rassismus. Und es gibt mit der Fokussierung auf die Rechtsextremen immer so ein bisschen ein sich wegschummeln vor der Erkenntnis, dass in der Bevölkerung rassistische Einstellungen im Alltag wie in den Strukturen total weit verbreitet sind. Fuck nochmal, wir sind eine Demokratie und wir haben Meinungsfreiheit, Annetta. Du bist nicht mehr im Dienst beim MFS. Wir haben hier keinen Auftrag, die Bevölkerung umzuerziehen mit irgendwelchen Zwangsmaßnahmen. Das war früher so, als du noch für Päckchen Kaffee und so Leute ausgehorcht hast. Aber das ist heute nicht mehr. Oder wir wollen es heute auch nicht mehr so. Du willst es vielleicht wieder so. Und da muss man sehr offensiv gegenhalten, weil sonst wird sich daran nichts ändern. Das sehen wir auch in anderen Ländern. Deutschland ist da nicht das einzige Land. Aber das muss man offensiv angehen. Es hilft nichts, wenn man sagt, nein, das ist nicht so bei uns und wieso sollten wir denn und so weiter. Es ist so. Es ist auch in den Staaten. Ist so. Hier ist die Expertin. Hallo, Frau Expertin. Ja, ist so. Alter Schwede. Ja, das mit dem stochastischen Terror, ne? Das ist irgendwie auch. Ist so. Völlig hergeholt. Ist so. Ist so. Ist so. Alter Schwede, ey. Ja, ist so. Aber wir ändern das, oder wie? Also, ich fasse es nicht. Staatliche Institutionen so, weil da auch nur Menschen arbeiten und deswegen braucht es. Wir brauchen den Übermenschen. Der Übermensch ist endlich nicht mehr rassistisch. Unbedingt eine reflektierte Arbeit, die wirklich präzise mit Fortbildung und mit Reflexion dieses Problem aufarbeitet. Ja, wo nämlich das Ergebnis von vornherein feststeht, nämlich ist so. Ja, das ist rassistisch. Ja. Ist so. Ich hab da was Schönes ausgearbeitet. Ja, wir machen das jetzt mal mit Reflexion, weil ist so. Ja. Alter Schwede, ey. Ja. Dieser Bericht heute erscheint, während ja auch hier in Deutschland viele tausend Menschen gegen Rassismus auf die Straße gehen, unter dem Eindruck des Falls George Floyd in den USA. Dieser Fall könnte, meint US-Demokrat Joe Biden heute... Ich sag, das ist für Rassismus und nicht gegen Rassismus, weil ist so. ...heute ein Wendepunkt in der Geschichte der USA sein. Bei uns denn vielleicht auch, oder ist Amerika dann doch... Ja, schaffen wir es dann vielleicht doch... Doch das amerikanische System abzulösen von freier Rede und allem und das umzubauen in ein antifaschistisches DDR-System mit politisch korrekten und Antifaschismus, antifaschistischen Schutzwall, den sie jetzt schon aufbauen in Seattle, kommen wir auch gleich noch zu. Ja, und sehr schön auch, wie die sich hier als Sprachrohr von der Democratic Party aufführen, ne? Einfach mal die Wahlkampfslogans nachplappern. Ja, aber die plappern ihre Dinger doch auch nach. Die werden auch nur getrieben von dem Kram. Das haben die sich ja alles nicht ausgedacht, die Scheiße. Die meinen nur, das wäre so wichtig und hängen sich da dran. Ach, ich glaube, das ist alles zu weit weg dafür. Ich glaube nicht, dass Amerika zu weit weg ist. Ich glaube, ich fürchte, Deutschland ist an der Stelle einfach noch nicht so weit. Stellen Sie sich mal vor, wie lange es gedauert hat, bis diese Antidiskriminierungsstelle, die jetzt den Bericht veröffentlicht hat, wie lange es gebraucht hat, diese Stelle einzurichten. Ja, und das ist auch, und das ist auch eine rein ideologische Sache, diese Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Also jedes Mal, wenn ich diesen Dreck verlinkt bekomme, so als Argument irgendwie, ja hier, am besten noch mit diesem tollen Intersektionalitätspapier von der Susanne Bär, also als ob das nicht ein Debattenbeitrag von denen irgendwie wäre, sondern der Weisheit letzter Schluss. Also dann denke ich eher, dass wir es nicht brauchen, Antidiskriminierungsstelle, wenn das einfach nur, ne, da habt ihr euren institutionalisierten, ne, eure institutionalisierte Ideologie, die habt ihr da in der Antidiskriminierungsstelle. Wie lange die Bundesrepublik Deutschland gebraucht hat, überhaupt sowas wie ein Antidiskriminierungsgesetz auf den Weg zu bringen, obwohl Europa gesagt hat, dass es umgesetzt werden muss. Auch die Tatsache, dass der Europarat Deutschland mehrfach gerügt hat wegen Ja, das ist auch so ein Ding, wo diese ganzen NGOs alle drin hocken und wo ihr dann schon euer Astroturfing machen könnt, so nach dem Motto, ja hier, das sind ja die unabhängigen Leute, dabei ist es genau die gleiche Politik, genau die gleichen Leute, die da drin hocken in irgendwelchen NGOs dann aus der Politik und einer Hand reicht euch die Hände und behauptet dann irgendwie, das wäre die Zivilgesellschaft, die da irgendwas unbedingt haben will und fordert und so. Das ist doch schon wieder so eine tricky Aussage. Im Prinzip sind es die Gerichtshöfe, die solche Ermahnungen aussprechen und nicht der Rat. Ja, das ist der komische Rat. Der komische Rat hat ja auch diese Istanbul-Konvention sich ausgedacht und dieses ganze Zeug. Das ist ja dieses Menschenrechtsgremium von der EU. Und das ist ja gerade so, dass da die Witzorek und diese ganzen Leute da alle rumhocken, bei diesem Rat irgendwie eingeladen werden. Oder hier diese Roig von Center for Intersectional Justice und diese Leute. Das haben wir ja alle zwei, drei Wochen hier, irgendwelche von diesen Leuten, die da irgendwie sitzen bei diesem Rat und dann da irgendwie, die dann da irgendwelche Richtlinien machen, die natürlich überhaupt keine Verbindlichkeit erstmal haben. Aber das ist halt alles wieder, was man drauf zeigen kann und sagen kann, hier, das ist Europa und Menschenrechte und so und auch Gott hier, ne? So als ob in Deutschland die Menschenrechte irgendwie in Gefahr wären. Ja, jedes Mal, wenn Kahane reinkommt, dann sind die in Gefahr, ne? So. Ich meine, ja wirklich, es ist halt wirklich so. Weißt du, sie ist eine Feministin, fragst du, was los ist, sagt sie dir Patriarchat. Ja, ja. Und als Beweis für ihre Menschenrechte haben sie ja auch nur ihre unterschiedlichen Ergebnisse und ja. Ihren Krempel, den sie sich aus dem Arsch ziehen. Wenn sie an dem Ziel losziehen, und dann wird irgendwie danach unterschieden, wer sich dran hält vernünftig und wer nicht. Das ist irgendwie auch rassistisch. Du hattest halt in Amerika zum Beispiel, hattest du rassistische Gesetze, so Rassengesetze gehabt, ja? So, da hieß es dann hier, dieses Waschbecken ist für Schwarze und das da ist für Weiße, so, bitteschön. Mittlerweile hast du das jetzt umgekehrt auf Universitätscampus, da geht es dann darum, dass es Zonen gibt, die abgeriegelt sind, um Weiße eben fernzuhalten davon. So, da, bitteschön, das ist doch Rassismus. Also, ja, Moment, nee, das ist der Gute, das ist der Andere, das ist der so nach Kulturmarxismus Richtige. Sei doch still, ey. Nee, Mann. Das ist, wenn ich hier an der Uni irgendwie eine Zone sehe, wo Weiße nicht willkommen sind, dann denke ich mir so, was ist los? Wieso? Kann doch nicht sein, Mann. Ich meine, sowas gibt's hier noch nicht, aber weißt du, diese ganze Sensibilisierung mit Rassismus und so. Antischwarzem Rassismus hat im Prinzip kaum Folgen gehabt. Und insofern, ich glaube einfach, dass das im Moment noch nicht so weit ist, dass die Sensibilität dafür leider noch nicht groß genug ist, als dass sich da wirklich grundsätzlich was ändert. Was wir tun werden und auch weiter tun, ist, dass die Bürgergesellschaft, die Zivilgesellschaft, alle Engagierten, gerade die Organisationen von Betroffenen von Rassismus gestärkt werden. Also die Amadeo-Antonio-Stiftung wird alles dafür tun, das auch weiterzumachen. Und dass dann da eine Bewegung entsteht, die am Ende wirklich viel ausrichten kann. Aber dass es jetzt schon einen Kipppunkt gibt, das glaube ich nicht. Ich bin schon froh, dass inzwischen anerkannt ist, dass Rechtsextremismus ein Problem ist. Sagt Annette Kahn. Ja, das ist ja jetzt erst seit gestern anerkannt worden in Deutschland, dass Rechtsextremismus ein Problem ist, ne? Kurze Frage, warum freut die sich? Macht. Sie sieht, dass ihre Ideologie Macht gewinnt und deswegen grinst sie so. Und sie weiß auch ganz genau, dass sie das mit Lügen macht, sonst würde sie nämlich nicht so grinsen. Man kann halt so viel aus Körpersprache von Leuten erkennen. Tut mir übrigens leid, ich habe das ganze Video habe ich eingeschickt gehabt, tut mir leid, Ich habe es gesehen, es war schlimm für mich, ich habe es mit euch geteilt, wir haben es hier verbreitet, wir haben Rassismus jetzt und Antikahanismus haben wir jetzt verbreitet, das ist nicht gut. Ja. Welcome to Free Capitol Hill. Capitol Hill Autonomous Zone forms around emptied East Precinct. Update. Ja, die Chaz, ne? Mhm. Chaz. Ja, das ist in Seattle ein Bereich um das das östliche Polizeirevier, das die Polizei verlassen hat. Mir nicht so ganz klar, wollte wahrscheinlich noch eine härtere Konfrontation aus dem Weg gehen, nehme ich an. Und dann hat man das praktisch aufgegeben und daraufhin haben diese Leute dort ihre autonome Zone eingerichtet, praktisch einen Staat im Staat in Seattle. Man hört sehr verschiedene Dinge von dort. Man hört was von Bewaffneten, die Grenzen bewachen. Man hört was von einem Warlord, hier haben wir ein Bild von ihm, der da die Macht haben soll. Ras Simone. Es ist alles sehr, sehr fließend, was man da hört. Aber was ich den besten Part fand, muss ich sagen, fand ich diesen Garten, den sie angelegt haben. Sie haben da irgendwo zwei Tüten Muttererde hingeschüttet auf ein paar Pappdeckel und haben da Tomatenpflanzen reingestellt und so ein Kram. Sieht ein bisschen armselig aus und wird auch nicht lange leben und wird auch niemanden ernähren, aber sie glauben halt wirklich, sie könnten da sowas wie eine autonome Zone aufmachen, wo sie dann unabhängig sind vom Rest der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten bezeichnen sie übrigens als das Regime. Also die Einheiten des Regimes nehmen vor der Zone Aufstellung. Ich wäre dafür, ihnen Wasser... Ich wäre dafür, ihnen Wasser und Elektrizität einfach abzustellen und zu gucken. Weil, was soll's? Fällt doch eher aus. Es gibt sehr gemischte Meldungen darüber, wie es schon gesagt wurde. Einerseits wird das Ganze mehr dargestellt wie ein Volksfest, das in mehreren, das jetzt bis zu einem gewissen Datum noch stattfinden soll, bis zum 20. glaube ich. Der Bürgermeister hat ja quasi die Räumung dieses Polizeireviers angeordnet. Mit der Begründung, ja, das ist kein freistehendes Gebäude, da sind noch Wohnhäuser mit angeschlossen und wenn die Demonstranten ihre Drohung wahrmachen, das niederzubrennen, dann würden diese Wohnhäuser in Beeinträchtigung gezogen und deswegen hat man sich dafür entschieden, die Türen abzuschließen, die ja wohl hinterher wieder offen waren, und das den Demonstranten friedlich zu überlassen. Das war die offizielle Begründung, warum man das gemacht hat. Ein bisschen dünn, ne? Nur so nebenbei. Aber interessanterweise haben die gesagt, das läuft halt bis zum gewissen Datum. Ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht war es der 18., der 20., ich weiß es jetzt nicht mehr, wurde vom Bürgermeister so angekündigt, dass es dann vorüber sein würde. Da bin ich mal gespannt. Ja, also das ist schon sehr seltsam, wie da die lokale Behörde sich einfach zurückgezogen hat und das Ganze total akzeptiert. Ja, und worüber es auch sehr widersprüchliche Meldung gibt, ist, ob die Polizei jetzt in diesem Bereich noch Einsätze fährt oder nicht. Offiziell heißt es ja, wenn die Notrufe bekommen, dann würden die da hinfahren und würden da auch nicht behindert werden von irgendwelchen Leuten mit Waffen, die da an der Grenze stehen. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die Mitschnitte von Telefonaten hochgeladen haben, wo einfach gesagt wurde, ja, das ist aber in der Chess und da sind wir jetzt nicht zuständig und dann aufgelegt wurde. Weiß man halt nicht so ganz, was da genau passiert. Ja, gestern ist wohl auch jemand da ziemlich brutal zu Boden gebracht und in einen Würgegriff genommen worden, so ein Straßenprediger. Gab es auch Videos von, also ohne Gewalt geht es dort auch nicht ab. Argumenten sind es ist immer irgendwas, dafür gibt es ja die Polizei. Ja, und eine andere Reaktion in Amerika war hier quasi die Umbenennung von einem Teilabschnitt von einer Straße, der 11th Street in Washington D.C., in Black Lives Matter Plaza. Ja, und das ist quasi ein Teil, der auch in der Nähe von der vom Front vom Weißen Haus ist. Und das ist, ja, ich meine, das ist eine politische Nachricht von der Bürgermeisterin Bowser, finde ich auch ein sehr lustiger Name. Nicht Bausett, sondern Bowser. It's a me. Das ist die Bürgermeisterin von Washington D.C. oder wie? Genau, das ist die Bürgermeisterin. Bowser. Your mayor is in another castle. Fragt man sich nur, wie lange es dauert, bis Super Mario auftritt. Ja? Und ja, also einfach nur so als Fuck you. Und es werden Statuen in Amerika gestürzt und Leute sprechen schon von einer kleinen Kulturrevolution. Juhu. Wenn man weiß, was die Kulturrevolution in China war, dann sind die Parallelen natürlich nur sehr in Ansätzen. Ich will da jetzt nicht übertreiben zu sehen, aber sie sind schon klar. Und deswegen sieht man halt, dass hinter diesen ganzen Aktionen halt auch eine organisierte Struktur steht. Ne? Willst du sagen, die USA setzen zu einem großen Sprung an? Der große Sprung nach vorn. Small Jump for Trump. Oder irgendwie sowas. Hier haben wir eine Dame, die hat ein Spreadsheet angelegt im Netz. Und das hat die Theaterwelt in Amerika erschüttert. Es geht nämlich schlicht und einfach darum, dass man praktisch eine Liste von Theatern gemacht hat, die sich noch nicht offiziell zu Black Lives Matter bekannt haben. Also es reicht jetzt nicht mehr, irgendwie nichts zu sagen. Das ist ja diese Parole. Und deswegen wird hier schon eine... Silence is violence, ja genau. Haben wir ja gerade von der Tagesschau gehört. Ja, und hier werden also Theater jetzt sortiert nach progressiv genug, nicht progressiv genug, böse, was auch immer. Und ich, wenn sowas Schule macht, wenn wir solche Listen wieder anfangen, was machen die dann? Entartetes Theater, die Leute, die Black Lives Matter nicht unterstützen? Geht man da nicht mehr hin oder brennt man die Spielstätten nieder? Da muss man sich noch entscheiden. Ich weiß es nicht. Ich finde das widerlich. Ja, dieses Virtual Signaling ist da sehr verbreitet. Und ja. Es wird halt immer eine Stufe krasser. Ne? Zuerst ging es um die Auswahl der Stücke an sich, dann ging es um die Auswahl der Schauspieler. Dann ging es teilweise um die Auswahl des Publikums. Ja, ich erinnere an das Schauspiel Hamilton, was ja in Amerika sehr berühmt und beliebt war. Und das wurde ja politisch aufgeladen bis zum geht nicht mehr. Ja, wo die teilweise das Theaterstück unterbrochen haben und dann erstmal eine politische Rede gehalten haben, wenn da irgendwie ein Politiker im Publikum saß. Ja, also es ist halt die nächste logische Stufe. Ne? Fragt man sich, was wird dann die nächste Stufe sein? Ja, ich meine Restaurants zum Beispiel, die zum Beispiel Schwarzen das Essen nicht für einen halben Preis anbieten, sind ja offensichtlich Rassisten. Ja, da gibt es schon einen Trend in die Richtung. Ja. Und am Ende haben wir die Gesellschaft schön durchpolarisiert. Super gelaufen. Ja, genau. Ich habe eine super Idee. Am besten sollen die Leute einfach beweisen, dass sie keine Rassisten sind. Das ist ja easy. Ja. Antidiskriminierungsgesetz könnte man das nennen. Hey Leute, wir haben ein Problem mit Rassismus in unserer Gesellschaft. Wie wäre es, wenn wir noch mehr rassistische Gesetze erlassen? Das wird helfen, oder? Ja, genau, weil Rassisten würden das nicht verwenden als Beweise dafür, dass ihre Theorien richtig sind. Weißt du, so, nö, gar nicht. Ja, und hier sieht man in dem Video, das braucht man den Toten dazu nicht hören, da ist auch nichts mit reden. Wenn du auf Black Lives Matter gehst, dann gibt es da Black Lives Matter Link Donation von Act Blue. Und wenn man sich anschaut, was Act Blue ist, dann wird ziemlich schnell ziemlich klar, dass ActBlue ein, ja, so ein Zentrum ist. Ja, ein, ist halt einfach so eine Einrichtung, ja, die bekommt Geld. So für 2020 zum Beispiel hat sie schon 1,5 Milliarden reinbekommen und 95% davon geht an ja, Benefactors beziehungsweise an Recipients. Und das sind halt Bernie Sanders, Biden, Elizabeth Warren, Pete for America, Amy for America, Friends, Friends of Andrew Yang, also Yang Gang halt, also generell Demokraten. Ja. Bernie Sanders bekommt, by the way, von den 1,5 Milliarden, die über Black Lives Matter. Baba, 1,5 Milliarden? Mal, warte mal. Das, ich hab hier in den Kommentaren gelesen, dass das so eine Trusted Spendenplattform oder sowas ist, wo nur die gleichen Spenden, das sind einfach andere Spendenkontos von derselben Plattform. Ja, das ist ein bisschen, also. Der Punkt ist der, wie Wahlkampfspenden in Amerika eingesammelt werden, unterliegt halt sehr strengen Regeln, dass bestimmte Leute nur eine bestimmte Menge spenden dürfen. Und dann gibt es so Spezialvehikel wie Political Action Committees oder Super PACs, wenn es dann abgekürzt wird, die dann quasi theoretisch sich nicht koordinieren dürfen mit dem Wahlkampf, ja, aber trotzdem Wahlkampfsachen unterstützen und Geld dann wieder spenden, um diese Limits zu unterlaufen oder irgendwelche Aktionen vor Ort organisieren, irgendwelche Veranstaltungen oder sonstige Sachen. Das ist ja ein System, was aufgebaut wurde vor 20 Jahren oder sowas. Und das ist halt der Punkt, OPEX ganz genau, um es einfach krass ganz klar zu sagen, wenn man über diesen Link an Black Lives Matter spendet, spendet man an die Democratic Party in Amerika und nicht an diese Organisation. Und diese Verwobenheit zwischen den beiden ist halt wirklich bedenklich. Ja. Ja, wenn du wirklich so Black Lives Matter halt unterstützen willst, dann gehe und, keine Ahnung, unterstütze irgendwie die Leute in deiner Community, ja, mit dem Geld, was du hier spenden würdest, aber gib das nicht diesen Leuten, ohne zu wissen, wohin das Geld fließt. Das ist so eine generelle Regel. Ja, und außerdem kann man sagen, ja, Black Lives Matter auch da, kritikfähig, auch da nicht wirklich fähig oder würdig der Unterstützung, weil sie nicht transparent genug sind. So, wohin geht denn das Geld? Kann ich bitte wissen, dass das Geld wirklich für Black Lives Matter verwendet wird? Weil Bernie Sanders, der macht damit halt 186 Millionen Dollar, ja. Biden bekommt 119 Millionen, Elizabeth Warren 93 und ja, der niedrigste aus der Top-10-Liste ist es Amy McGrath for Senate, kriegt 30 Millionen. Das ist auch alles das, ist Geld, was andere Leute spenden an Black Lives Matter, die dann hier umverteilt werden. Das ist nicht gut. Das sollte transparenter sein. Das ist alles, was ich meine. Weißt du, wenn da stehen würde, wenn sie für Black Lives Matter spenden, dann bekommt Bernie Sanders, Biden, Elizabeth Warren und so weiter Geld. So, das sind ja die Zuteilungen aus der Vergangenheit. Jetzt wird hauptsächlich ActBlue-Gelder, das kann man sich ja auf der ActBlue-Webseite angucken, wofür werden die Gelder, die hier ankommen, verwandt? Für den lokalen Wahlkampf von Bürgermeistern, für den lokalen Wahlkampf von Staatsgouverneuren und natürlich für den Präsidentschaftswahlkampf und alles immer für The Democratic Party. Da habe ich keinen Einfluss drauf als Spender. Das wird mir schwer zu glauben, ehrlich gesagt. Na gut, ich meine, du hast den Einfluss in dem Sinne darauf, dass du denen dein Geld gibst und dich dafür entscheidest, das zu tun. Allerdings haben wir da ja auch den Trend, dass ja Aktivisten an Unternehmen und andere Leute herantreten und sagen, hier zeig doch mal, dass du auf der richtigen Seite stehst, indem du diesen bestimmten Organisationen mal ein paar Millionen spendest. Und wenn das dann halt auf Umwegen als Wahlkampffinanzierung für eine politische Partei benutzt wird, ja, ne, ist schon ziemlich krass. Ah, hier haben wir die Abteilung Neusprech, Doppeldenk und Doppelplus gut. Merriam-Webster, so diese praktisch, ja, der Duden der englischsprachigen Welt, die haben ihre Definition für Rassismus erweitert. Bisher gab es halt die klassischen Definitionen. Einmal, dass man halt Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe abwertet. Dann eine Doktrin oder ein politisches Programm, das auf der Annahme von Rassismus beruht und dazu dient, dessen Prinzipien umzusetzen. Ein politisches oder soziales System, das auf Rassismus gegründet ist, beziehungsweise ethnische Vorurteile oder Diskriminierung. Und dazu kommt jetzt Tusch, und wir haben es uns alle gedacht, dass natürlich Rassismus eine Schachtel ist, und zwar aus Power and Prejudice, also dass es nicht nur den Hass auf andere Menschen braucht, um rassistisch zu sein, sondern auch Macht. Wobei ich das ganz lustig finde im Zusammenhang jetzt mit diesen Krawallen, den Plünderungen und den Riots. Wer hat denn da Macht ausgeübt? Wer hat sich denn da Macht genommen und hat anderen Leuten ihre Livelihood, ihr Leben? Nee. Warte, dazu würden dir die Leute, die das machen, ganz klar sagen, ja nee, das ist aber die einzige Sprache, die Unterdrücker verstehen. So, das heißt, das ist wirklich die Argumentation da. Die würden dann sagen, ja, guck mal, andere Leute in der Geschichte haben sich auch widersetzt und erst dadurch haben sie was erreichen können. Ja, wenn du nur die Beispiele nimmst, wo Leute, die sich gewaltsam widersetzt haben, auch was erreicht haben, dann hast du die Beispiele erreicht und gefunden. Ja, aber es gibt auch genug Beispiele, wo Leute nicht gewaltsam alles radikal verändert haben. So, und warum machst du das nicht? Ja, Unterdrücker und so. Ich glaube, selbst die dümmsten Revolutionäre zünden nicht ihre eigenen Städte an und also sie behaupten Black Lives Matter und zerstören die Geschäfte von schwarzen Menschen, bringen schwarze Polizisten um bei den Unruhen und die Gewalt von Schwarzen gegen Schwarze während dieser Zeit hört auch nicht auf. Also natürlich da die Power. Ja. Ja, aber hier als Anmerkung, das ist nicht radikal Neusprech, das ist einfach nur eine Erweiterung, aber Neusprech kommt dann so im nächsten Stream, ja, ganz bestimmt. Ja, aber das ist doch schon Neusprech. Ich muss ja damit anfangen, eine Zeit lang muss ich die beiden Sachen nebeneinander stehen haben, weißt du, damit die Leute nicht irgendwie... So ja, klar, ja, ich verstehe, was du meinst, ganz klar. Leute werden sich in Zukunft, so die nächste Generation, die übernächste Generation, werden sich mehr und mehr in diese Sachen da reinbewegen. Wir erleben gerade, wie das Overton-Fenster für die Definition von Rassismus sich erweitern lässt und sich bewegen lässt. Und ja, noch ist kein... Ich weiß, es ist nur eine dazugekommen. Ja, aber ZDF-Logo, der Kinderableger von ZDF. Bei den Nachrichten über die Proteste gegen Rassismus in den USA kommt immer wieder die Frage, auf welche Begriffe sollte man eigentlich verwenden und welche nicht. Hier steht noch sollte. Das finde ich auch lustig. Einige Expertinnen und Experten haben da gute Tipps. Diese Begriffe kannst du sagen. Schwarze oder schwarze Menschen, darf ich sagen. Weiße oder weiße Menschen, darf ich auch sagen. Allerdings beinhalten diese beiden Begriffe nicht das, die Hautfarbe, sondern das ist alles kulturell und wie bei schwarzen Menschen ist es natürlich nicht die wirkliche Farbe weiß. In diesem Fall wird das Wort kursiv geschrieben. Bei den Schwarzen wird es immer groß geschrieben. Wird kursiv geschrieben, so wie in diesem komischen Pamphlet, was ich damals bei der Crenshaw mitgenommen habe. Danke, ZDF. Als weiß wird bezeichnet, wer keine Probleme durch Rassismus hat. Wenn das nicht Rassismus ist, weiß ich auch nicht. Und mein Liebling ist da drunter. People of Color. People of Color. Sprich ungefähr People of Color. Da könnte ich sterben. Mal. People. People. P-I-E-P-E-L-O-F-K-A-L-L-E-L. Ja, für Kinder, naja. Ja. Darf ich mal eben kurz. Das ist ja richtig übel, was da jetzt steht. Das ja, ist ja Moment, übel. Bevor wir uns das durchlesen, ich habe eine Idee. Lass uns mal in Zukunft bei diesen ganzen Aktivisten das Wort Journalisten einfach kursiv schreiben. Das fände ich gut. Gute Idee. Oh, ja. In Anführungszeichen. Ey, ich will das vorlesen. Bitte. Ich will das vorlesen, okay. People of Color, sprich ungefähr Piepiele of Kalier, ist wörtlich übersetzt bedeutet People, Menschen und Color, Farbe. Soweit alles okay. Außer Piepiele of Kalier. Allerdings kannst du diesen Begriff nicht mit farbige Menschen. Ein Begriff, den du nicht sagen solltest. Mehr dazu weiter unten. People of Color ist aber ein Begriff, den du sagen kannst, auch im Deutschen. Sag zum Beispiel, ein Mädchen of Color in meiner Klasse. Auch mit People of Color sind Menschen gemeint, die Erfahrungen mit Rassismus machen. Dazu zählen nicht nur Schwarze, sondern auch andere, die wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft Erfahrungen mit Rassismus machen. Und warum auch, ist es jetzt doch wieder die Hautfarbe? Oben stand doch, es geht nicht um die Hautfarbe. Das war Wahnsinn. Damit du nicht Weiße da drin hast, weißt du? So. Und auch dieser Ausdruck wird kursiv geschrieben, weil es nicht um eine wirkliche Farbe geht. Ja, es ist. Hautfarbe. Hautfarbe, da steckt der Hinweis schon drin, dass es nicht um eine wirkliche Farbe geht. Ja. Also wir haben gelernt, allerdings kannst du diesen Begriff nicht mit farbige Menschen übersetzen. Nein, denn das ist ein Begriff, den du nicht sagen solltest. Unten drunter hast du so böse, das ist so übel. Unten drunter hast du die Rubrik, diese Begriffe darfst du nicht, oder kannst du, Entschuldigung, diese Begriffe kannst du nicht sagen. Zum Beispiel farbig. Doch, ich kann farbig sagen. Farbig, farbig, farbig. Den Begriff farbig solltest du nicht verwenden. Denn diesen Begriff haben sich schwarze Menschen nicht selbst ausgesucht. Er ist in einer Zeit entstanden, in der kursiv Weiße, großgeschrieben Schwarze, unterdrückt und ausgebeutet haben. Zur Zeit des Kolonialismus. Viele Schwarze finden es deshalb nicht gut, wenn sie so genannt werden. Außerdem sagen sie, dass jeder Mensch farbig ist. Niemand hat eine Farbe. Ja, was denn jetzt? Ich bin transfarbig. Dann der Begriff dunkelhäutig. Auch dunkelhäutig finden viele Schwarze als Begriff nicht gut. Denn auch diese Bezeichnung haben die weißen Menschen den Schwarzen gegeben. Ja, wollen wir nicht darüber reden, ZDF, dass es schwarze Sklavenhalter gab? Nee? Okay. Dann halt nicht. Dann reden wir nicht drüber. Gut. Und dann darf man natürlich auch nicht Rasse sagen. Rasse. Rase. Manchmal hört man auch den Begriff Rasse, wenn es um Menschen geht, zum Beispiel unterschiedliche Hautfarbe oder Herkunft. Doch diesen Begriff solltest du nicht verwenden, wenn du von Menschen sprichst, denn es gibt keine menschlichen Rassen. Obwohl Rassismus von dem Wort Rasse abstammt, darfst du es aber weiter benutzen. Denn Rassismus bezeichnet zum Beispiel den Hass, der Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft entgegengebracht wird. Und Rassisten glauben ja an die vollkommen falsche Idee einer Rasse. Was genau das Problem mit dem Wort Rasse ist, erklärt der Logo noch in einem Video, das ich nicht sehen möchte. Okay, ich habe jetzt gerade mitgezählt, wenn ich Rasse und Rassismus hier zähle, allein in diesem Abschnitt sind es 9 Vorkommen von Rasse oder Rassismus so insgesamt. Das bedeutet, gerade hat ZDF mich radikalisiert, weil sie mir halt Rasse gesagt haben. Und jetzt, ja, jetzt 1488, meine Kerle. Da waren 2-mal Rasse doppelt, da müssen wir 2 Punkte abziehen. Folgefehler. Junge, Junge, Junge. Also ja. Die Frage ist, warum haben die Leute da in dem Bild keine Hände? Aber was weiß ich schon. Holt sie euch, solange sie klein sind, sage ich dazu nur. Die Schwarzen? Oder? Ja. So, jetzt kommt mal wieder Zap. Wir haben schon lange keinen Zap mehr gehabt und ich habe das Gefühl, die sind da echt noch verrückter geworden, als ich es in Erinnerung hatte. Also, ja, was jetzt kommt, ist auch ziemlich übel, aber ich fahre einfach mal ab. Danke Christian und herzlich willkommen zu ZAP. Der Kniefall ist weltweit zum Symbol geworden, ein Zeichen gegen Rassismus. Seit dem Tod von George Floyd in den USA durch einen Polizisten diskutieren auch deutsche Medien über Rassismus. Und viel zu oft, beobachtet Gudrun Kirfel, gebrauchen Journalistinnen und Journalisten falsche Begriffe. Zeit für etwas Nachhilfe. Falsche Begriffe. Journalisten benutzen falsche Begriffe. Falsch. Und wie kann denn der Kniefall zu einem Symbol, das tut mir leid, dieser Kniefall ist das, was er, also wenn das hier wieder der Schwarze auf dem Bild den Kniefall macht, dann verstehe ich das Symbol, aber Menschen dazu zu zwingen, vor einem zu knien, wie es ja in den USA momentan auch oft passiert, das ist was ganz anderes. Das ist eine Demütigung und eine Erniedrigung. Sonst nichts. Heute. Ja, da stoppe ich schon wieder. Nachhilfe für Journalist Sternchen innen. Nachhilfe für Journalist. Da, genau. Ja, wenn ihr das meint mit falscher Begriff, dann muss ich euch sagen, ja, das ist ein falscher Begriff. Dieses verfickte Sternchen gehört da nicht rein. Das ist kein Deutsch, liebe Leute. Aber das meinen sie natürlich leider nicht. Nachhilfe jetzt, ne? Jetzt gibt's Nachhilfe hier. Alle aufpassen. JournalistInnen. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Brennpunkt im ersten deutschen weißen Fernsehen. Brennpunkt. So fängt der erste Brennpunkt zu Polizeigewalt und Rassismus im deutschen Fernsehen an. Nicht wie gewöhnlich nach der Tagesschau im ersten, sondern spätabends. Verpackt in einer Comedy-Sendung. Rassismus ist vor allem für Talkshows ein tolles Thema. Zum Beispiel für Maischberger. Angekündigt waren nur weiße Gäste, um über schwarze Amerikaner zu sprechen. Dafür gab es ein ordentliches Twitter-Gewitter im Vorfeld. Ach ja, ein ordentliches Twitter-Gewitter. Ist das das, was ihr sonst einen Shitstorm nennt, der dazu da ist, um Menschen zum Schweigen zu bringen vielleicht? Ja, und ich meine, also man kann daran ja auch was aussetzen. Allerdings würde ich eher was daran aussetzen, warum überhaupt die Umstände in Amerika hier irgendwie in Deutschland besprochen werden müssen. Also man kann sonst keinen Wahlkampf für die Democratic Party machen, deswegen. Ja, meinst du, da gibt es so viele von diesen Democrats abroad hier, dass sie das Ding rumreißen? Die zahlen gut. Redaktion, schämt euch in Grund und Boden. Vielleicht ist ja zumindest das Studiopublikum schwarz. Ja, Unterbrechung, muss ich direkt mal sagen. So, das ist ja hier Journalisten herabwürdigen, so Pegida-Sprache hier oder was jetzt hier oder wie. Weil das sagt ja quasi hier Lügenpresse und so. Ich würde gerne an der Stelle einwerfen, dass zwei von den fünf Panelisten Frauen sind und da sieht man ganz klar Intersektionalismus. Den Leuten ist es nicht mehr genug, dass es Frauen sind und Männer, sondern es sollen jetzt auch ethnische Pluralität reinkommen. Das ist krass, ja, aber es ändert nichts daran, dass die Leute vielleicht Experten auf dem Bereich sind oder irgendwie trotzdem was zu sagen haben oder dass nicht jeder Schwarze automatisch sich mit Rassismus auskennt. Also ich meine, nur so als Idee. Seid ihr so undivers? Das ließ die Redaktion nicht auf sich sitzen. Lasst uns doch erstmal alle die Sendung anschauen und anschließend gerne weiter diskutieren. Machen wir das so? Zwinker-Smiley. So spricht man doch eigentlich mit Vierjährigen. Die Strafe. Ja, so redet ihr doch immer mit den Leuten. Also. Aber jetzt ist es auf einmal verkehrt. Zwinker-Smileys. Unser Merksatz. Kein Zwinker-Smiley verwenden. Wow. Immerhin. Das ist ja hochqualitativer Scheißdreck. Muss ich schon mal sagen. Das ist ja noch niveauloser, als ich dachte. Entschuldigung, wurde das von meinen GEZ-Gebühren gezahlt? Ja. Der Zwinker-Smiley auch. Ist das dieser Journalismus, der auf jeden Fall finanziert werden muss? Der auf jeden Fall inklusiv geschrieben werden muss, ja. Noch einen Tag vor der Sendung wird eine schwarze Expertin eingeladen. Die aber sieht sich als Last-Minute-Gedanke. Ja, das ist natürlich immer verkehrt. Ich meine, wenn du sie nicht einlädst, ist es verkehrt. Wenn du sie einlädst, ist es Last-Minute-Gedanke, ist es verkehrt. Ist auf jeden Fall verkehrt. Also, Franz Kafka lässt grüßen. Ja. Und ich meine, sie ist in ja der auch Sendung nur als Quoten... da eingeladen worden. Ja. Das ist natürlich auch falsch. Vorfühlen. Das ist doch wirklich dämlich. Einfach nur dämlich. Wird kein Fettnäpfchen ausgelassen. Einfach auch hinter diesem Rassenkonflikt. Mit diesem Rassenkonflikt ist sie in bester Gesellschaft. Alle Farben, alle Rassen sind vertreten. Rassenunruhen. Das Thema Rassenunruhen. Einmal werden die Rassenunruhen beendet sein. Die wissen das alle noch nicht, dass der Zentralrat der Richtigsprecher verboten hat. Das Wort. Ja, die sind Rasse. Wahrscheinlich nicht so auf ZDF-Logo unterwegs. Das Wort missbrauchten die Nazis, heute die Rechtsextremen. Früher waren es die Nazis, heute die Rechtsextremen, ja. Was waren die Nazis denn früher? Und jetzt und die Rechtsextremen wie bei Critical Race Studies. Jetzt gerade hat den Begriff ZAP verwendet, also finanziert ARD halt einfach und NDR eben so Rassismus jetzt gerade, okay. Ist das nicht rassistisch, wenn man das Wort Rasse durchstreicht? Ich weiß, man hat auch immer gesagt, man ist auf dem rechten Auge blind oder sowas. Wenn man jetzt nicht mehr das mit Rassismus sagt, dann was ist man dann? Mhm. Stumm? Hey, kann jemand mal vielleicht den Leuten, so den Schwarzen sagen, dass ihre Rasse halt nicht existiert? So, es gibt keine Schwarzen. Deswegen All Lives Matter. Haha, fick dich. So, nee, das funktioniert nicht. Nein, wir brauchen für Schwarze von Schwarzen, schwarz. So, nee, brauchen wir nicht. Nein, wir brauchen Politik von Menschen für Menschen mit so Wissenschaft und Zeug im Kopf und nicht diesem Quatsch, Alter. Wir sind alle People of Color, außer wir sind weiß. Und weiß gibt's nicht. Vor allem, es wäre halt wirklich super einfach, das zu lösen. Jeder Mensch bekommt vom Staat finanziert einen Gentest und dann wissen wir ganz genau, wer wie viel da hat. Und jeder trägt dann halt einfach nach seinem prozentual genetischen Anteil so verschiedene Sticker auf den Arm. Und dann gibt es so Läden, in die darfst du nicht rein, wenn du halt nicht einen bestimmten Prozentsatz hast an so einer Ethnie. Das ist doch klasse, Mann. Super, danke schön. Race Realism vom öffentlichen Fernsehen. Klasse, danke sehr. Race Unreal Realism. Post-Realism. Rassen gibt es bei Hunden und bei Katzen, überhaupt bei Tieren. Das ist speziistisch, liebe Leute. Ja, vor allem verwenden Sie dort bei Hunden und bei Katzen ganz genau die richtige Verwendung von diesem Begriff, beweisen dadurch, dass man halt einen Begriff braucht, um innerhalb einer Spezies, innerhalb einer Gattung könnte man sagen, verschiedene Untergruppen genauso genetisch halt zusammenzuclustern. Das ist der Begriff von Rasse. Wenn dir das Geräusch nicht gefällt, wenn du damit was assoziierst, dann ja, streitet ja auch keiner ab. Ist ja nicht so, dass ich irgendwo hier sehe, dass Leute demonstrieren und sagen, Rasse wurde nicht von Nazis verwendet. Nein, nein, nein. Nö, sagt keiner. Jeder ist sich bewusst dessen, wie es auch noch verwendet wurde. Aber es ist trotzdem ein relevanter Begriff, so soll ich Ethnie sagen. Es ist genau derselbe Begriff mit genau derselben Bedeutung. Es ist genau derselbe so Sinn damit gemeint. Und ohne jetzt da irgendwie tiefer einsteigen zu wollen, aber ist es nicht so, dass wir zum Beispiel einen anderen genetischen Schlüssel haben, allein weil wir Neandertal-Gene zum Beispiel in uns tragen, die andere Weltgegenden halt so nicht bekommen haben? Ja, ja. Oder halt auch dann von der politischen Ansicht hier, dass man sagt, ja, wir feiern Diversität. Solltest du nicht auch Diversität feiern, indem du halt verschiedene genetische Herkünfte auch zusammenbringst? Das ist doch der Sinn davon, oder? So, Diversität schafft sich selbst ab, oder was? Klasse. Ich glaube auf jeden Fall, dass die sozialistischen Parteien und die Grünen total... Eigentlich sind die nur dadurch definiert, dass sie gemein zu rot-grün blinden Leuten sind, die das nicht auseinanderhalten können. Das ist Diskriminierung. Sendung im deutschen Fernsehen endlich mal Farbe bekennt, sitzt sie da. Guten Abend. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Aus den USA. Am Sonntag schließlich bei Anne Will, da wollten sie alles richtig machen. Luden zwei People of Color ein. Alles richtig, Leute. Es ist jetzt alles richtig. Zwei Berufspeople of Color. Genau. Und es wird noch besser. Die den deutschen Talkshow-Schnitt ordentlich nach oben hoben. Im vergangenen Jahr waren von 728 sämtlichen Talkshow-Gästen ganze drei schwarz. Haben sie wunderbar gezählt, ne? Das ist total wichtig und relevant. Ist das einer von den Schwarzen? Ich glaube, das ist der George Floyd, steht ja da hinten. Ganze neun hießen. Sein Vater Sigmund Floyd. Genau. Ja, wahrscheinlich. Norbert Röttgen. Und die Expertinnen sehen nicht nur anders aus, sie verändern die Diskussion. So Leute, jetzt wird die Diskussion verändert. Jetzt wird's richtig, jetzt geht's aufs Eingemachte hier. Jetzt kommen die qualitativ hochwertigen Dinge. Wie schön es eigentlich war. Wenn der Talkshow-Oldie Christoph von Marschall erklärt, dass es leider im schwarzen Milieu wesentlich mehr Kriminalität gibt als im weißen Milieu, dann guckt Alice Hasters irritiert und korrigiert ihn sofort. Probleme der schwarzen Community sind ja ein Ergebnis des strukturellen Rassismus, der schon... Ja, natürlich. Oh, was ist das für ein korrigiert, Frame? Leute. Jetzt ist es korrigiert. Dieses Framing einfach, dieses fucking suggestive Framing, die schämen sich doch wirklich nicht mal dafür, was sie hier sagen. Die sprechen sich ja nicht mal gegenseitig so den Punkt ab. Weißt du, der eine Herr sagt, okay, Schwarze, so greifen Schwarze mehr an, als weiße Schwarze angreifen, da bitteschön. Sondern sagt sie dazu, ja, aber Strukturalismus und so Zeug. So. Ja, das stimmt ja auch einfach nicht, weil... Es hatten wir auch letzte Woche schon, dass zum Beispiel die nigerianischen Einwanderer in den USA, die direkt sozusagen aus Afrika dorthin kommen, deutlich erfolgreicher sind als die Afroamerikaner. Also kann es irgendwie nicht der strukturelle Rassismus sein, der die Afroamerikaner dazu bringt, in dem exorbitant höheren Maße kriminell zu sein als andere Ethnien. Vor allem, was soll denn das bitte für ein struktureller Rassismus sein, Alter? Das sind diese Communities da, ne? Also das ist ja auch nicht überall so, sondern halt nur an diesen Brennpunkten, wo sich solche Sachen da halt bilden und dann über dann halt da festsetzen, weil es ist halt nicht so einfach, sowas aufzubrechen. Und es würde auch nur gehen mit mehr Polizei, lustigerweise, wo sie ja dann weniger haben wollen. Vor allem ist es ja, ja. Ja, und also zu diesem Ding auf jeden Fall, ich habe das mal mir überlegt, was ein Äquivalent davon wäre. So, und was das Einzige, was mir eingefallen ist, wäre so, wenn man jetzt das hätte, so die einen sagen irgendwie, ja, jetzt ist hier Corona und so, alle möglichen Geschäfte gehen pleite und dann wird das richtig gestellt und dann setzt sich einer hin und sagt so, ja, internationales Finanzjudentum. So, ja, du Punkt. Kannst du kannst eigentlich einfach sagen Feminismus mit der Überlegung, dass hier ja Patriarchat, ne, Westen und so, strukturell hier Patriarchat, dann gehst du hin und fragst so, okay, welches Patriarchat geht denn da bitte hin und wenn es Männer so gut feiert, warum ist da bei denen die Selbstmordrate am höchsten so einfach übertrieben hoch bei Männern? Ja, wir brauchen das gar nicht so weit auszuführen, diese ganzen Sachen, es ist einfach nur so, es wird eine Tatsache festgestellt und das, was dann da als Richtigstellung kommt, ist Schwurbel, Wurbel, meine Ideologie. Also ich finde es unglaublich. Schwurbel, Wurbel. Das ist an sich alles sehr differenziert in Amerika, ja. Und das alles auf strukturellen Rassismus zu schieben, ist wirklich billig. Ja, aber das, was der Herr gesagt hat, stimmt natürlich so auch nicht. Es ist halt alles viel differenzierter. Ja, und es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, dass im deutschen Fernsehen über sowas geredet wird. Dafür haben die Leute einfach viel zu wenig Ahnung von der Geschichte, wie das alles gelaufen ist in Amerika. Und ich meine jetzt nicht nur mit Martin Luther King und solche Sachen und Jim Crow. Da sind ja noch ein paar andere Dinge passiert. Ja, und in Amerika ist es halt sehr anders als hier. Und es ist in Amerika in gewissen Regionen sehr unterschiedlich als in anderen Regionen. Und es spielt alles immer eher eine Frage. Es ist in Amerika zum Beispiel so, wenn du einen Jugendlichen hast und der kommt von einer Einwandererfamilie, dann hat der eine höhere Chance, als wenn er in einem aus einem Gebiet kommt, wo die letzten 50 Jahre halt dominiert war von Schwarzen, die halt damals noch unter diesen ganzen sozialen Gesetzgebungen gelitten haben und sich deswegen nicht ordentlich entfalten können. Da gibt es schon wirklich Probleme in Amerika, aber hier in Deutschland nicht. Ne? Das ist schon ein bisschen was anderes. Schon seit hunderten Jahren, in diesem, der quasi die DNA dieses Landes ist. Von Marshall spricht auch noch fröhlich von farbigen Jugendlichen. Farbige, noch so ein Oldie. Ein Relikt aus der Kolonialzeit. Leute, farbig, People of Color, diesen ganzen Kram, es ist praktisch das Gleiche. Und wenn ihr euch versucht einzureden, dass das eine furchtbar ist und das andere prima, dann habt ihr einfach eine Macke. Also tut mir furchtbar leid. Das ist fast das Gleiche. Colored, People of Color, das ist fast das verdammte Gleiche. Es bedeutet im Prinzip das verdammte Gleiche. Und das ist nur ein ideologischer Reinheitstest von euch, um zu gucken, wer irgendwie euren Krempel komplett gefressen hat. Und das ist dann gut und alles andere ist falsch. Und das, ja, also das, Colored People ist ja erstmal auch ein Racial Slur, muss man dazu sagen, in Amerika. Gilt es auf jeden Fall. Ja, und aber es ist fast dasselbe wie ihr People of Color. Es gibt nämlich auch sehr viele Schwarze, gerade aus dem Milieu von den Eidos-Leuten, also den Descendants of African American Slaves, also den wirklichen, die halt eine Familiengeschichte auch mit der ganzen Sklaverei haben, dass die halt gerade dieses People of Color nicht mögen, weil ja, es sie halt an dieses Colored People erinnert. Ja, und vor allem ihren Anspruch ja auch verwässert. An hier, wir haben jetzt hier Jahrhunderte gelitten und irgendwelche Einwanderer, die übernehmen das jetzt von uns. Ja, deswegen packen sie ja auch das B jetzt schon wieder vor ihr POC, weil sie ja schon wieder meinen, dass es zu verwässert ist. Ja, BIPOC, ne? Ja. Was ich eigentlich das Schlimmste finde, ist, was sie gesagt hat, von wegen, dass der Rassismus in der DNA Deutschlands stecke. Das ist die Rasse von uns. Das ist so rassistisch. Also, wer in so einem auch von DNA spricht, ist halt irgendwie doch ziemlich matt. Ja, und außerdem, wenn das so wäre, was willst du denn dann machen? Die DNA ändern oder was? Oder wie? Also ich meine, das ist ja schon wieder fast eine Entschuldigung für jeden Bullshit, den die Leute irgendwie machen. Sie hat nicht gesagt, dass es in der DNA der Menschen ist, sondern praktisch in der DNA von den Amerikanern, ja. von der Gesellschaft da. Wir wollen nicht die ganze halbe Stunde gucken, oder? Und Tour. Nee, es geht auch nicht die ganze halbe Stunde so. Ein letztes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Schlag den Star auf ProSieben. Lilly Becker fährt ein Schlammrennen und ruft. Ich bin extrem. Und der Moderator macht daraus einen billigen Witz. Ja. Nicht I can't breathe, sondern I can't see. Dafür hat er sich später entschuldigt. Immerhin. Immerhin. Na gut, das immerhin. War ja auch das Mindeste, wenn man so daneben greift. Journalistinnen und Ja, entschuldigt euch. Ich habe das jetzt gar nicht verstanden. Was war da jetzt das Problem? Sie hat gesagt, I can't see. Und er hat gesagt, I can't see statt I can't breathe. Weil das ist das, was George Floyd gesagt hat. So. Ja, okay. Ziemlicher Brainfart eher, aber gut. Ja, absoluter Brainfart, aber ihn dann da so, das ist das Mindeste und eigentlich muss man ihn auch die Gesellschaft jetzt kaputt. Haben sie ihn schon mit Missgabeln fortgejagt? Da werden wir jetzt alle dran verrecken, ey, diesen dummen Witz, ey. Ja, aber ich will halt wirklich nochmal ganz klar betonen, dass gerade dieser Brainfart ist das, was die Leute hier aufblähen, als wir haben ein strukturelles Problem. Ja, ist so. Wir gehen dahin und nehmen einzelne Aussagen oder Handlungen von einzelnen Personen unter Stresssituationen, unter seltsamen Situationen, und blähen das auf zu, das ist nicht ein Einzelfall, das ist System. Aber wenn das irgendwie AfD macht und sagt, guck mal, wir haben hier, das sind keine Einzelfälle, dann heißt es, ja doch, sind es. Und wie kannst du nur? So, beide Seiten haben irgendwo Politik im Kopf. Nur die eine wird ganz klar eingeordnet als, guck mal, das ist rechts und die wollen nur Politik betreiben. Aber wenn links Politik betreibt, dann ist das die Norm. So, das ist sehr verwirrend. Ich würde gern Transparenz haben, dass Leute wirklich ganz klar auf ihre Sprache achten. Will ich ja auch. Aber nicht darfst du nicht sagen, das Wort ist nicht gut. Und ich meine, dass das von einem ProSieben-Moderator kommt. Also das ist ja auch schon so ein bisschen Entschuldigung eigentlich. Ja, und in der Unterhaltungssendung. Ja, ProSieben muss erwachsen werden. Anstatt dass sie da mal positiv hervorheben, dass Lilly Becker da durch den Dreck fahren durfte als BIPOC. Und sie eben nicht irgendwie, keine Ahnung, Inge Meisel eingeladen. Ah nee, die ist tot. Aber irgendeine Deutsche halt. Journalisten haben eben eine hohe Verantwortung mit dem, was sie sagen, senden und auch schreiben. Gerade erst hat Ja, und jetzt ist eine Überleitung zu Rezo. Verdammt, Rezo, das ist jetzt euer Beispiel hier. Verantwortung, Rezo. Ist man mit blauen Haaren eigentlich auch auf Color? Dem sein politisches Zeug, und der hat auch einen Preis bekommen, wo sie gemeint haben, von wegen so, ja, die Grenze von Aktivismus und Journalismus, da bewegt er sich so. Und das ist dann das Beispiel für Verantwortung, ja. Aktivismus betreiben. Blaue Haare kritisieren, blaues Gesicht. Ja, da will ich euch auch noch ein bisschen was von vorspielen. Jetzt will ich es noch nicht abbrechen, weil das fand ich auch richtig übel, was der Experte, der jetzt gleich kommt, dazu sagt, aber das seht ihr gleich. Hat der YouTuber Rezo die Medienmacher ziemlich deutlich an ihre Verantwortung erinnert. Ihn kennen Sie sicherlich, er hat im letzten Jahr ein unfassbar erfolgreiches Video mit dem Titel Zerstörung der CDU gemacht. Später haben dann auch wir mit Rezo über sein Video und die Reaktion darauf gesprochen und über Journalismus. Jetzt hat er wieder einen Film produziert. Eine Stunde ist er lang. Wir zeigen hier mal eine Minute daraus, damit Sie einen Eindruck haben. Gleich gehen wir auf die grundlegenden Missstände bei Zeitungs- und Medienhäusern ein, die genau solchen Verschwörungsideologen ziemlich in die Hände spielen. Das Ding, auf das ich hier gerade hinaus möchte, ist... Ja, das fand ich alleine schon diesen Spruch, den sie sich da rausgesucht haben. Also die Kacke kannst du diesen wunderbaren, korrigierenden Talkshow-Gästen da vorspielen, Verschwörungsideologie mit... Hier mit der rassistischen DNA und diesem Bullshit. Verschwörungsideologie. Wir müssen unsere Sprache ändern. Verschwörungsideologie. Unsere Verantwortung. Verschwörungsideologie. Also. Wenn Leute ihre Reichweite benutzen und Bullshit behaupten und die einfach. Wie Bullshit behaupten, wie zum Beispiel rassistische DNA. Und wir müssen die Sprache ändern, alles. Kannst du die gleiche Kacke, kannst du alles immer wieder vorspielen da. Als Wahrheit darstellen, dann verurteilen wir das in unserer Gesellschaft überhaupt nicht konsequent. Kennt ihr zum Beispiel solche... Kennt ihr zum Beispiel ZAPP, das Medienmagazin? Die verzapfen auch genug Zeug. Zeitschriften? Die erreichen teilweise Auflagen im Hunderttausender-Bereich und sind deswegen auch reichweitenstarke Influencer, die Menschen beeinflussen und deswegen auch eine große Verantwortung für ihren Content haben. Ja, und Alter Schwede, hast du dir mal angeguckt, wer so eine Scheiße liest? Da ist nichts mit Influencen. Boah, ey. Was machen die so? Naja, sie verbreiten Bullshit. Deswegen gerne misstraut diesen Journalisten und verachtet weiter deren Verhalten. Aber bitte übertragt dieses Urteil nicht auf die seriösen Zeitungen. Ich meine im Ernst, wie oft habt ihr solche... Weil die machen ja keinen Clickbait. Die machen ja nichts für die schnelle Mark. Nee, Rezo, nee. Ja, und auch überhaupt nichts mit Ideologie. Ne? Das ist denen auch weit fern, die ganzen Leute entziehen zu wollen mit ihrem Bullshit, der noch nicht mal irgendwie aus einer... Kahane bei der Tagesschau irgendwo. Ja, genau, ja. Welche Stories schon mitbekommen von, weiß ich nicht, der Süddeutschen oder dem Spiegel oder... Oder dem Spiegel, ja. Das ist schon mal Quatsch beim Spiegel gelesen. Relotius. Oder Sascha Lobo letzte Woche von wegen, wenn der Trump die Wahl verliert, gibt's einen Staatsstreich oder wir die Macht an sich reißen, bla bla bla. Wisst ihr was? Der Taz oder der... Wir müssen einfach die Medien resozialisieren. Dankeschön, ich geh schlafen. Der Taz, meint er. Die Taz. Auch ideologisch ohne Ende. Tagesspiegel oder der Zeit. Schmeißt die bitte nicht alle in denselben Topf. Aber, liebe seriöse Zeitung, auch ihr habt eine große Verantwortung in dieser Sache. Damit man nämlich weiß, dass eure Standards höher sind, solltet ihr vielleicht klarer machen, dass ihr euch von diesen Assi-Zeitungen distanziert. Und solange ihr als seriöse... Ja, nee, steht ja oben auf der SZ auch drauf. Wie in Kooperation mit Gala, Bild der Frau und ja, böse Presse diese Linien nicht völlig klar macht, erzeugt ihr weiterhin unnötiges Misstrauen und Verunsicherung. Und dann unnötiges Misstrauen und Verunsicherung. Die DNA steckt, der Rassismus steckt Deutschland in der DNA. Unnötiges Misstrauen. Guck mal, der Typ hat farbige Haare. Damit spielt ihr dann letztlich den Hetz. Bevölkerung verunsichern. Dann und Verschwörungsleuten in die Hände. Einige Medien spielen Hetzern und Verschwörungstheoretikern in die Hände. Das ja, genau. So wie zum Beispiel die Tagesschau. Und ach, bitte. Darüber sollten wir vielleicht mal reden. Bei mir heute im Studio Professor Bernhard Pörksen von der Uni Tübingen. Herr Pörksen, hat Rezo recht? Ich würde sagen, er hat recht. Ja, dieses ganze... Ja, er hat total recht. Das wär einfach super, wenn so Comedic Timing der Typ einfach sagt, ja, und dann nächstes Segment... So. Dieser ganze Film ist ja eine Art Lehrstunde der Medienkompetenz. Er plädiert für Fehlertransparenz, er plädiert dafür, dass man sich mit den Mechanismen des Journalismus auseinandersetzt, auch mit denen des Schmuddeljournalismus, mit der Regenbogenpresse. Er attackiert Lügen, er hat den einen oder anderen wirklich guten Beleg, der zeigt, dass hier viel falsch gelaufen ist. Und insofern würde ich sagen, im Kern ist dieses ganze Video eine in Kritik verpackte Liebeserklärung an den seriösen Journalismus. Sie sprechen. Moment mal, ich erinnere mich da an diese kleine Konsumentenrevolte aus dem Jahr 2014, die sich gegen unethischen Journalismus gewendet hat. Die ist aus irgendwelchen Gründen niedergeprügelt und als Hassgruppe irgendwie diffamiert worden. Aber Rezo ist jetzt hier der Retter der deutschen Journalismuskultur. Leckt mich doch alle am Arsch, ey. Den seriösen Journalismus an. Er kritisiert ja auch einige seriöse Journalisten. Was machen denn die etablierten Medien falsch nach Ihrer Ansicht? Nun, ich glaube, man muss eines sagen, das Pauschalurteil nutzt niemand. Also man muss ja genau hinschauen. Das braucht den präzisen Blick, das Bemühen um... Das ist in der DNA, Leute. ...die Nuance. Aber was man gewiss sagen kann, Transparenz ist absolut zentral. Also das Offenlegen der eigenen Spielregeln, eine Art Beitrag leisten zur Selbstaufklärung der Mediengesellschaft, Fehler dann auch eingestehen und wirklich korrigieren. Passiert das so wenig gerade? Ja, nochmal zur Erinnerung, unter Fehler verstehen die, ihr habt nicht geguckt, welche Hautfarbe die Leute haben, die ihr eingeladen habt. Und ja, also nicht handwerkliche Fehler, sowas wie, habt ihr Quellen, stimmt das überhaupt? Oder... Ist das hier ein Kommentar, ja, genau, oder eine Nachrichtenmeldung? Weil ihr müsst die ja einladen, weil dann ändert sich sofort der ganze Diskurs, weil dann kriegt er eine wunderbare Ideologie vorgebetet von Profi-Opfern. Ja, oder so Sachen wie, fangt ihr pünktlich um 18 Uhr an? So Dinge, ja. Hass, Hass, Hass. Das passiert immer zu wenig. Also ich glaube, da ist wirklich noch viel, viel Möglichkeit, das offenzulegen. Denn wir haben eine ganz gewaltige Medienbildungslücke in der Gesellschaft. Und dann, wenn der Journalismus sich erklärt und wiedererklärt, die eigenen Fehler offenlegt, leistet er einen Beitrag zur Medienmündigkeit in der Breite der Gesellschaft. Herr Pörksen, wir sprechen gleich noch weiter, denn wichtig ist ja auch das Vertrauen und die Fähigkeit zu unterscheiden, was ist wahr und was ist einfach nur Quatsch. Ja, mit diesen Worten verlassen wir dann Zap. Was anderes gibt's ja auch gar nicht. Wichtig ist zu wissen, was ist wahr und was ist Quatsch. Und das sagen die, nachdem sie so ein Segment gebracht haben. Ich fasse es ehrlich nicht. Ich will mir nicht in den Schädel. Bild hinter dem Typen wäre, das ist doch totaler Quatsch. Da steht links eine Gruppe von Leuten, die halt Daumen hoch sagt und die andere sagt Daumen runter. So, aber wäre es nicht irgendwo sinnvoller, wenn beide Gruppen sich quasi feindmäßig gegenüberstehen würden und beide hätten dasselbe Symbol drauf? So, die stehen für dasselbe, aber stehen sich gegenüber, weil Tribalismus. Hier sieht es so aus, als würden die einen sagen, ich mag Bananen. Die anderen sagen, ich mag Bananen nicht. So, okay, cool. Das ist aber beides wahr. Nee, nur eins ist wahr, das andere ist totaler Quatsch. Hast du gelernt? Im Laufe der Sendung haben sie auf jeden Fall noch, habe ich gesehen, über Quellenprüfung und so weiter gesprochen. Das ist ja auch richtig, muss man auch darauf achten, dass man gut Quellen prüft. Und dann haben sie einen Beitrag eingeleitet damit, dass es hieß, irgendwie soziale Netzwerke spalten, soziale Netzwerke vereinen, also führen die Leute nicht zusammen angeblich. Ich weiß nicht, wie die spalten sollen. Und die Polemik wäre einprogrammiert. Wisst ihr was, ich kann euch ganz einfach so einen Crashkurs in Journalismus geben. Also im Prinzip wollte ich nur ganz kurz sagen, dass sie dann eben auch solche Dinge behaupten, ohne Quellen anzuführen oder ohne das zu belegen oder so. Ja, genau. Nachdem sie das kritisiert hatten. Ne? Und das ist ja genau der Crashkurs, den ich meine. Einfach so, siehst du einen Artikel, schau dir die Quellen an. Schau dir die Quellen der Quellen an. Schau dir die Quellen der Quellen der Quellen an. Schau dir Statistiken an. Und deine Quelle Zapp ist oder Behauptung von Aktivistin X, dann such dir einen anderen Job, wenn du meinst, das wäre ausreichend. Hat die Frau Hersters eigentlich einen Genetiker, der das mit der DNA des deutschen Volkes irgendwie in dem Rassismus belegt hat, wissenschaftlich? Das ist auch wirklich klasse, Alter. Ich war kurz davor... Nee, war ein Soziologen wahrscheinlich. Ich war kurz davor, dazu sagen, Deutschland solle gefälligst seinen geschichtlichen, natürlichen Platz einnehmen, so oder so. Nee, Alter, nee, das war mir dann zu würzig. Ja, auf jeden Fall zu dieser ganzen Sache nochmal mit den Namen, und du sagst nicht farbig, du sagst auf Color und so ein Kram, das ist dieses Ding von Abel ist ja heute nicht da, deswegen mache ich den Bereich hier, Blank Slate, Lies the Blank Slate von Steven Pinker, da geht es auch um diese Tretmühle hier, wie heißt das, euphemistische Tretmühle, dass solche Begriffe eingeführt werden, weil man irgendwie feststellt, dass es eine negative Konnotation von Begriffen gibt und man möchte das dann gerne ändern, ändert man den Begriff, aber das Negative, was diesen Begriff anhängt, das wird einfach nur übertragen dann auf den nächsten Begriff. Das ist dieses Ding mit den Zigeunern und hier Sinti und Roma und so weiter und so fort. Und die Leute meinen dann, dass sie damit dann die negativen Sachen verändern, weil sie die Begriffe verändern. Aber es geht einfach immer wieder weiter und da muss man immer wieder den Begriff wieder verändern. Und das ist halt eben dieses Ding, in dem man drin ist, diese Tretmühle, die man damit nicht verlassen kann, wenn man einfach immer wieder diese Begriffe ändert. Und es ist einfach nur ideologischer Wettkampf. Da kann man dann so ein bisschen Point-Scoring machen und irgendwie gucken, wer ist Freund und wer ist Feind. Aber der Sache, die man damit eigentlich vorantreiben will, hilft es überhaupt gar nicht. Kein bisschen. Es macht niemanden zum besseren Menschen. Es ist einfach nur Humbug, Zeitverschwendung, ja, ganz politische... Genau. Politischer Krempel, wo man sich dran aufreiben kann und irgendwie Freund und Feind definieren kann. Das ist das alles. Und ich habe keinen Bock für diese scheiße Rundfunkbeitrag zu bezahlen. Gemeinwohl am Arsch. Das ist überhaupt nichts fürs Gemeinwohl. Das ist Spalterei, was ihr da betreibt. Ja, Spalten tun sie nämlich immer noch damit. Ja. Sehe ich auch so. Ja, aber ja, zusätzlich nicht nur Blank Slate, sondern auch Miete pro Kopf, sehr wichtig. Ich habe es gelesen. Ich zahle jetzt keine Miete mehr für meinen Kopf. Ein sehr gutes Buch, wirklich. Hat der Ebel geschrieben, ja. Screen Rant, Artikel. Every movie and TV show change caused by the Black Lives Matter movement. Oho, ist das jetzt eine Liste von Sachen, die von Black Lives Matter beeinflusst wurden? Ist ja, ja, es wäre schön, wenn es eine übersichtliche Liste wäre, ist es aber nicht. Es ist mehr eine Erwähnung und eine Heraushebung von ein paar prominenten Beispielen. Ja, es geht ja um Polizisten und ob Polizisten positiv dargestellt werden oder nicht. Auf das Beispiel von Lego wird ja auch eingegangen, das hatten wir letzte Woche ja auch schon. Aber es sind halt jetzt in Online-Videotheken verschiedene Filme rausgenommen worden und die prominentesten Beispiele sind halt Gone with the Wind, ne, vom Winde verweht. Ich weiß nicht, im amerikanischen Raum ist es rausgenommen worden, sind die hier nachgezogen, ist es ja auch nicht mehr verfügbar. Wisst ihr das zufällig? Ich kann nicht sagen, nee. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass Gone with the Wind der erste Oscar für eine farbige, für eine Nebendarstellerin of Color war, was natürlich irgendwie auch ein Schuss in den Ofen ist. Ne? Tja, also in Großbritannien ist es auf jeden Fall so, es sind auch ein paar britische Serien betroffen. Ich denke mal, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Monty Python davon betroffen sein wird. Naja, indirekt ist Monty Python ja schon betroffen, weil sie ja auch schon die beliebte Folge hier Who Started the War aus Fawlty Towers auf dem Programm genommen haben. Ja, aber es geht halt um eine komplette Absetzung, ne? Wie zum Beispiel Cops wird jetzt gar nicht mehr weiter produziert. Cops in Amerika, das ist ja eigentlich eine Kultserie. Ja, und ich denke mal, hat jeder irgendwann mal mitbekommen, ist ja schon, ne, seit 32 Jahren jetzt, nö, zu Ende, darf nicht mehr gemacht werden, passt nicht mehr ins Jahr 2020. In Großbritannien gibt es ja diese Serie Little Britain, ist hier ja auch recht bekannt. Hm. Überhaupt nicht mein Fall, aber absolut, ja gut. Ne? Mein Fall. Also ich kann verstehen, ist einfach nicht meine Art von Humor, aber es ist bestimmt eine schöne Serie und dass die davon betroffen wurde, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Noch schlimmer ist eigentlich, dass auch The League of Gentlemen davon betroffen ist. Genau. Das ist eigentlich das Allerschlimmste, weil es da eine Figur gibt, den Papa Lazaru, der halt auch angeblich Blackface ist, was halt Blödsinn ist, weil der hat zwar ein schwarzes Gesicht, aber der hat halt auch so eine Art Clowns-Make-up dabei und der ist halt, es ist kein weißer Schauspieler, der einen Schwarzen darstellen soll, sondern das ist halt eine abgedrehte, böse Figur in dem Ding und der sieht halt so aus, ich bitte euch, you're my wife now! Ja, und hier im letzten Punkt wird halt auch noch einmal auf den Schauspieler eingegangen, der ist ein Nebendarsteller, der in der Serie The Flash halt spielt. Der hat halt so ein paar kontroverse Sachen auf Social Media rausgehauen vor einiger Zeit. Und ja, da war die Situation wohl so, dass schon The Flash auch schon fast mit auf der Liste stand von den Serien, die gecancelt werden sollten. Allerdings haben sie sich dann ganz schnell von dem getrennt und ja, also jetzt, das... Ihr wisst aber, was das... Böses Ahnen, was halt die Sache ist ja die, ihr merkt das ja, es eskaliert immer eine Stufe weiter. Und es ist ja alles das Gleiche seit Jahren immer wieder, es eskaliert ja immer nur die Plattforming und diese Reinheit, diese kulturelle, marxistische Infiltration und diese Reinheitskult und diese Sachen, das eskaliert immer weiter. Was passiert als nächstes? Wenn ein Schauspieler was Falsches sagt, dann wird die ganze Serie abgesetzt? Das wäre ja fast der Fall gewesen. Und der Chat hat ja auch schon die nächsten Beispiele eben genannt, die ich auch schon so in meiner Imagination gesehen habe. Alle Folgen der Simpsons mit Apu, weg. Alle Folgen von South Park mit Chef Koch, weg. Alle Folgen von Futurama weg, weil Hermes Conrad ist ein fieses, rassistisches Stereotyp und so weiter und so fort. Dieses Gedicht an der Alice Salomon Hochschule zum Beispiel und ja auch irgendwie Sachen aus Museen und so weiter, wo ich mich erinnere an die Stokowski, die vor einem halben Jahr noch meinte, ja, bei so Einzelfällen müsste der Kurator halt selber wissen, was er tut oder so. Ja, und im Endeffekt sind es keine Einzelfälle, das war ja absehbar. Ja, muss man aber da erstmal vorführen, offensichtlich. Quentin Tarantino wird auch schon von manchen Leuten gefordert, dass die Filme aus dem Verkehr gezogen oder zensiert werden wegen der vielen N-Wörter darin und so weiter und so fort. Und das Schlimme ist ja, wir wissen ja aus Erfahrung, das endet halt nicht, wenn die Simpsons, wenn die Folgen mit Apu weg sind. Dann wird geguckt, ob da nicht noch mehr, irgendwie, ob Dr. Hibbert nicht auch ein Grund wäre, um noch Folgen zu verbieten. Also es wird nie aufhören. Und nur damit ihr versteht, okay, Intersektionalismus ist ein Ding von, das endet nicht bei den ganzen problematischen Dingen, die von weißen Männern gesagt werden. Dann sind die weißen Frauen dran. Dann, wenn das auch abgeklärt ist, dann kommen die schwarzen Männer dran. Dann kommen die schwarzen Frauen dran. Bis dahin gibt es schon genug Zeit und so ein Puffer, dass weitere Diskriminierungskriterien aufgebaut werden können. Also es wirklich, es, wenn man da jetzt nicht irgendwie Social Distancing betreibt, ideologisch, dann geht das Ding exponentiell halt einfach durch die Decke. Es wird ständig irgendwas dazukommen und wir müssen halt irgendwie zuschauen, wie wir Land gewinnen. Ich hab doch gesagt, du sollst den Social Justice Warriors keine 350 geben. Die kommen immer wieder, Mann. Ganz genau. Ich meine, dass das vor ein paar Jahren, also vor 4-5 Jahren, diese Theorie, als ich das kennengelernt habe, wurde das so verkauft, als wäre das hauptsächlich für einen universitären Diskurs und nicht für die Gesellschaft. Und nicht nur für die Gesellschaft nicht, sondern schon gar nicht, um die Gesellschaft danach zu gestalten. Also so war das irgendwie nicht gemeint, ne? Tja, also scheinbar. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Vielleicht ist es ja auch falsch. Wer hat das erzählt? Da muss sich aber jemand ganz böse rausgeredet haben. Ja, scheinbar war es so eine, oder vielleicht war es so eine Ausrede, ja, kann sein. Ja, aber ihr wisst doch alle, dass... Ja, das ist halt er auch, ne? Diese Probleme gibt es ja sowieso nur in den USA und wer glaubt, dass uns das hier in Europa passieren könnte, das ist ja ein Schwarzmaler und ein Verschwörungstheoretiker. Wissen wir ja alle. Ja, apropos universitärer Diskurs und Wissenschaft, hier hat der Editor in Chief, das ist wahrscheinlich der Chefredakteur, oder wie übersetzt man das? Mhm. Ja. Vom Science Magazine. Das ist, glaube ich, so ein populärwissenschaftliches Magazin, aber nicht irgendwie. Oder ist das eine wissenschaftliche Veröffentlichung? Ich weiß es gar nicht. Ich schaue es mal nach, während du erzählst. Ja, auf jeden Fall hat er hier geschrieben, die Wissenschaft und Wissenschaftler müssen laut sagen, dass sie davon profitiert haben, dass es White Supremacy gibt und die nicht benannt haben, die White Supremacy. Das ist wohl ein Magazin mit Peer-Reviewed-Artikeln. Achso, okay, also ein richtiges wissenschaftliches Magazin, ja. Und die Deborah So, hier dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt, die sagt hier, sind davon auch Wissenschaftler mit eingeschlossen, die nicht weiß sind, so wie die Frau So zum Beispiel. Und dann sagt sie, Identitätspolitik schafft Spaltung und ist nicht der Weg, um Diskriminierung zu beenden. Und da sage ich nur, Frau So weiß Bescheid. Hört auf Frau So und hört nicht auf den alten weißen Mann H. Holden Thorpe. Der spinnt. Aus Middlefrithum. Ja, hier haben wir eine weitere Blüte, die diese ganze Sache in Amerika getrieben hat. Und zwar regional ist das. Moment, jetzt muss ich gerade überlegen, war es jetzt regional oder überregional? Nee, in ganz Amerika und ganz Kanada. Also, überall. Die haben angekündigt, dass sie quasi black-owned Businesses bevorzugen wollen, indem A, es keine Delivery Fees mehr gibt, dann werden die privilegiert, dass sie weniger Prozente abgeben müssen vom Umsatz, dann werden die kostenlos beworben, dann bei den Suchergebnissen, wenn man nach Essen sucht, werden die automatisch privilegiert als erste angezeigt vor Geschäften, die halt nicht black-owned sind. Und und im nächsten Schritt wird es dann so sein, dass es halt weitere Kooperationen gibt, dass wenn man zu einem Restaurant fahren will mit Uber, dass man da dann auch einen Discount bekommt, wenn das halt ein black-owned Business ist. Und dazu muss man sagen, dass Uber Eats in Amerika sehr viele Essenslieferdienste mehr oder weniger ersetzt hat. Ja. Und ich möchte auch sagen, schaut bitte nicht das Video hier rechts unten mit hier Jesse aus Breaking Bad, weil ich habe den Fehler gemacht und ich habe 2 Stunden gebraucht, bis ich mich von dem White Guilt erholt hatte. Entschuldigt er sich oder was? Oh, die entschuldigen sich alle. Hallo, ja. Ich habe mich noch nie entschuldigt. Sorry, I'm sorry. We're sorry. Ja, ich verstehe das wirklich nicht. Also, ich meine, da fehlen einfach nur die Worte. Ich weiß wirklich nicht, wie man auf die Idee kommt, sich hinzusetzen und so ein Ding irgendwie abzuziehen. So. Also, kommt das, wenn du Millionen verdient hast? Ja, ist das schon. Du dann irgendwie wie ein Schwindler fühlst und dann denkst, ja, das könnte sein, ja. Das ist natürlich nicht auszuschließen, ja. Es ist auch eigentlich wahrscheinlich so, dass er sich einen Freundeskreis angelegt hat, der so ähnlich ist wie er, oder er kommt einfach in so einen Kreis von Leuten und diese Leute haben dann einfach Freunde und diese Freunde sind dann so progressiv und woke und dann hört er es ihnen zu, glaub, und dann, oh. Wenn du in LA bist, kannst du dem kaum entkommen, also. Ja, ja. Er hätte weiter mit Walter rumhängen sollen. Mann, verdammt. Ja, und Methamphetamine kochen, ja. Oder Magic spielen. Ja, richtig. Nicht wie ihr wollt. Also Magic, wer es nicht kennt, ist ein Sammelkartenspiel schon, hier steht sogar 1994, Anfang der 90er. Die Karten haben verschiedene Titel und jetzt werden einige Karten gestrichen, zum Beispiel die Karte Invoke Prejudice, die Karte Cleanse, Stone Throwing Devils, Pradesh Gypsies, Jihad, Imprison und Crusade. Und wir nehmen mal Crusade als Beispiel. Das war, glaube ich, da zahlt man eine gewisse Anzahl Mana und zerstört alle schwarzen Karten im Spiel. Wobei schwarz, diese Farbe schwarz, da war genau. Mit den Sümpfen und so. Ne? Was nicht gestrichen worden ist, ist das schwarze Gegenstück zu dieser weißen Karte, weil da gibt es 5 verschiedene Farben und so. Würde jetzt zu weit führen, aber das schwarze Gegenstück zu der Karte heißt, zerstöre alle weißen Kreaturen. Das wird nicht gestrichen. Ist ja auch nicht also, rassistisch. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Außerdem sind teilweise auch die Bilder rassistisch. Und das Ding ist, die werden mit sofortiger Wirkung gestrichen. Das heißt, jeder, der Geld gezahlt hat für die Karte, hat jetzt ein nutzloses Stück Papier zu Hause. Der hat er sowieso, aber grundsätzlich haben die einen Wert. Man kann die auch verkaufen. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist wie in den 2000er Jahren. Aber ja, der steigt. Also manchmal machen ja auch rar damit und so. Ne? Okay. Ja, man kann sie halt im Spiel nicht mehr einsetzen, was halt die Karte halt eigentlich unsinnig macht. Ja, aber es gibt ihm einen gewissen künstlerischen Wert dann halt. Ne? Nicht mehr als Spielkarte, sondern als Kunstobjekt. Es gibt einen Schwarzmarkt für Rassismus. Genau, die Alt-Writer, die Tatsache. Selbst, ey. Hast du eine Magic-Karte kaufen? Der Magic-Teil an der ganzen Sache fand ich besonders interessant. Das wird ja auch erwähnt, dass diese Karte, ich glaube, das war die Karte Invoke Prejudice, weil es hier steht, 1994 gab es so ein neues Indexing-System und dieser Karte wurde halt die ID 1488 gegeben. Kicher. So, muss ich, glaube ich, jetzt nicht viel zu sagen. Kicher. 1488, Deus Vult. Verbotene Zahl. 14 Worte, 88. Es gibt noch viel Arbeit in der fortlaufenden Aufgabe, unsere Spiele, Communities und Firma inklusiver zu gestalten. Seid versichert, dass wir jeden Tag daran arbeiten und wir euch hören. Wir freuen uns darauf, mehr unserer Pläne mit euch zu teilen, während unsere Spiele und Firma sich weiterentwickeln. Ja, fickt euch, Wizards of the Coast. Ich werde nie wieder irgendwas von euch kaufen. Und das habe ich schon beschlossen vor ein, zwei Jahren, als ihr angefangen habt, eure Elfen schwul zu machen. Hey, weißt du, wer genauso Wizard of the Coast ist? Sind die Postmodernen da der Frankfurter Schule, als die sich an der Ostküste haben? Wizards of the Coast. Wizards of the East Coast. Hier haben wir einen Artikel aus dem Clinical Psychological Science, von der Association for Psychological Science. Hier geht es um Trigger Warnings, helping or harming the effect of Trigger Warnings on individuals with trauma histories. Also helfen sie oder schaden sie der Effekt von halt Trigger oder Inhaltswarnungen auf Individuen mit traumatischer Vergangenheit. Und was ein Wunder, diese Studie hat herausgefunden, dass das eher schlecht für die Leute ist. Wo haben wir es? Wir haben hinreichende Beweise gefunden, dass Trigger-Warnings kontertherapeutisch wirken und dass den Blick des Überlebenden auf sein Trauma als zentralen Teil seiner Identität noch verstärken. Ja. Also jedes Mal, wenn ich dann was sehe, wo dann steht irgendwie Trigger Warning, Spiders oder so, dann denke ich, aha, die bösen Spinnen. Oh mein By the way, ja, aber nicht in der Form. Also es geht eher darum, das ist so das Ding mit Sprache, okay? Trigger Warnings sind nicht fein und granular genug, werden es auch niemals sein können, denn wenn du wirklich irgendwie posttraumatische Belastungsstörung hast und ein Trigger Warning liest, dann wirst du automatisch, das passiert einfach direkt so, du interpretierst die Sprache als das, was du schon kennst und ja, das ist dann halt traumatisierend für dich. Also wenn das Trigger Warning denn keine Angst Spiders ist, ne, werde ich an meine Erlebnisse mit Spinnen denken. Also prinzipiell vor irgendwas zu warnen, dass einen dann wirklich was jetzt triggern kann, finde ich gar nicht so schlecht. Man könnte das ja vielleicht aber ein bisschen ändern und einfach eine Warnung aussprechen. Also möglicherweise erschrecken sie sich gleich oder möglicherweise sehen sie irgendwas, was ihnen nicht gefällt oder so, aber... Ja, aber das kannst du überall hinschreiben. Das sollten Leute eben in der Schule gesagt bekommen oder es einfach Common Sense wissen. So ja, die ich wollte gerade sagen, willkommen auf dem Planeten Erde. Möglicherweise passieren Dinge, die ihnen nicht gefallen. Also. Ja, aber dieses Trigger-Warning-Ding entstand halt einfach aus diesem affektiven Ding, aus Emotionalität heraus, dass man sagt, hier, man will den Leuten die Möglichkeit geben, hier zu wissen, worum es da geht. Aber das schreckt die Leute ab, das sorgt eher wirklich für Schaden bei den Leuten, denn sie erinnern sich dann an das, was mit ihnen traumatisierend passiert ist unter diesen Trigger Warnings. Und das halt ist nicht dasselbe Ding wie, wie heißt's, diese Therapie, wo du mit diesem Ding konfrontiert wirst, so Konfrontationstherapie-Dings, Exposure Therapy, ne? So, das ist was anderes. Exposure Therapy wäre nicht eine mystifizierte Sache, nicht so ein Ding von, ich könnte mit dir jetzt über Spinnen reden. So, vielleicht rede ich mit dir heute über Spinnen, sagt der Therapeut. Nein, das ist nicht der Sinn davon. Sondern man baut so nach und nach auf, man redet über die Sachen. Man geht da nicht hin und sagt, ja, Trigger Warnings, haha. Ja, also ein Freund von mir macht das sogar und der hat dann auch gesagt, er zeigt erst Bilder von Spinnen. Ja, also es ist viel konkreter. Der Patient die Bilder. Es ist viel konkreter und es ist nicht immer der Vorstellung der Leute überlassen, sich unter den Trigger Warning das Schlimmste oder am härtesten Betroffenste vorzustellen. Und für die Leute, wie gesagt, für die Gegengruppe, diejenigen, die schon traumatisiert waren und das überarbeitet haben, die brauchen keine Trigger-Warnings. Und die Leute, die es noch nie traumatisiert erlebt haben, brauchen erst recht keine Trigger-Warnings. Das heißt, das Ding ist nur für Social Justice Warrior, die sich eben durch Narzissmus daran hochleben wollen, dass sie solche Opfer sind. So, oder halt einfach dann Police, halt so Thought Police betreiben wollen, wie du hast auf deinem Tumblr-Post kein Content-Warning gemacht. Wie kannst du nur? Trigger-Warning-Denkmalschändung. Ja, Bismarck, Trigger Warning. Bismarck ist kein Held und kein Vorbild. Er hat 3 Kriege provoziert und war überzeugter Monarchist und Antidemokrat. Alter Artikel, aber lasst uns bitte wieder über das Bismarck-Denkmal beim Rathaus in Bremen diskutieren. Und ich muss ja sagen, diese Denkmalscheiße, das ist wirklich das, was mich momentan am meisten wütend macht. Mhm. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich alte Sachen und Geschichte mag. Und dieser Umgang von diesen Kackbratzen, diesen geschichtslosen Kackbratzen, wie zum Beispiel Ende Gelände Bremen. Ja. Was sagt man denn so Leuten, wenn die wissen wollen, was früher war? Wie zeigt man denn, wie erklärt man denen das denn? Wenn das alles da kann man ja Bücher benutzen, Mama, da muss man ja kein Denkmal haben. Ja, außerdem früher, heute ist doch alles das gleiche, DNA und so. Überzeugter Monarchist war der in einer Zeit, wo es eine Monarchie gab, ist nicht zu glauben. Antidemokrat in einer Zeit, wo es halt eine Monarchie und Adel gab. Er hat Kriege provoziert, da war er der Einzige in ganz Europa, nehme ich an. Wenn wir jede Statue von jemand, der in irgendeiner Weise in den Krieg verwickelt war, jetzt abbauen, dann haben wir zu tun. Und ich finde es auch nicht gut, ganz Rom zu planieren, zum Beispiel. Also die Stützen dahinstellen. Oder den Parthenon zu planieren, weil die Griechen Sklaven hatten oder irgendwas. Wo wollen wir denn aufhören? Wir wissen doch, dass ihr den Hals nicht voll bekommt. Und ich für meinen Teil muss sagen, wenn sowas hier in meiner Stadt oder in meiner Umgebung passiert, werde ich auch zu den Leuten gehören, die sich laut Boris Johnson und den ganzen Leuten Rechtsextreme sind, weil sie sich um die Denkmäler aufgestellt haben, um die Vandalen von den Denkmälern abzuhalten. Ich stelle mich auch hin. Das kannst du aber glauben. Weil das ist einfach so geht's nicht. Wir können keinen Bildersturm anfangen. Das ist wieder Kulturrevolution. Ja, sicher, es ist wieder Bücherverbrennung, ne? Na klar. Im Endeffekt schon. Ja. Ja, es ist außerdem auch wieder komplett selektiv, ne? Also die suchen sich das ja nur wieder raus, irgendwelche Sachen, die sie dann da haben, und alle möglichen anderen Figuren in der Geschichte. Also bei mir in Hannover gibt es zum Beispiel eine Statue, oder das ist irgendwie so nur der Kopf von Gandhi. Und das ist auch ein Typ, der nicht ganz ohne war. Also der hatte zwar keine Kriege angefangen oder so, aber der hatte halt auch bescheuerte Ansichten über Frauen und irgendwie über irgendwelche komische Ayurveda-Heilungen, Krempel. Der hat in Südafrika gelebt, der Mann, und der hat sich mehrfach übelst abfällig über die Urbevölkerung geäußert. Also Gandhi? Ja. Okay, wusste ich gar nicht. Deswegen verlangen sie ja auch in England inzwischen, dass in London die Gandhi-Statuen. Ach, okay, so weit sind sie in Hannover auf jeden Fall noch nicht. Dann kommt ja, das wahrscheinlich noch, ja. Wenn wir schon über das Bismarck-Denkmal am Rathaus in Bremen reden müssen, dann werden wir sicher bald auch über den Gandhi-Kopf in Hannover reden. Ja, gut. Aber was wir auf jeden Fall nie auf die Idee kommen, ist mit Luther. Das ist ja auch immer mein erstes Beispiel. Und ich wollte ihn jetzt ausnahmsweise mal nicht bringen, deswegen bin ich auf Gandhi. Aber die ganze Scheiße mit Luther, also dass man da immer noch den irgendwie als großen Held der deutschen Demokratie irgendwie hinstellt, diesen Mann, der ewig lange davor gelebt hat. Ja. Ganz und gar nicht, der hat die Bauernaufständler ja verraten. Ja, eben. Das ist ganz sicher kein Demokrat gewesen. Ja, die verwechseln. Aber das ist nicht, dass man seine Statuen umreißt. Ich kann damit leben, dass die irgendwo stehen. Genauso wie ich mit den Marx-Statuen leben kann, die in Berlin und Trier stehen. Ich kann mit all dem leben, aber nicht, wenn, also es geht ja jetzt auch schon irgendwo in Amerika haben sie jetzt das, oder nee, auch in England haben sie das Denkmal von einem schwarzen Dichter mit Leiche übergossen. Habt ihr sie noch alle? Ich meine, was soll das? Wer seid ihr? Seid ihr Kinder, dass ihr eure Konflikte nicht auf andere Art und Weise löst? Ja, und vor allen Dingen, dass das ganze Ding ja irgendwie, also das Erste, was ich gesehen hatte, war dieses Churchill-Ding, was ich von diesen ganzen Sachen noch am allerwenigsten verstehen kann. Weil klar, der Typ war auch hier vom britischen Empire und Indien-Kram und so halt überzeugt. Aber ja. So, der hat auch knallharte Maßnahmen gegen Indien gefahren. Die hatten ja in den 40ern eine Hungersnot. Und Churchill hat trotzdem gesagt, nee, wir brauchen das für den Krieg. Die Schiffe mit dem Korn fahren an euch vorbei. Ja, also, aber das ist alles klar. Das muss man ja auch thematisieren. Es ist ja auch keiner dafür, dass man das jetzt alles irgendwie ignoriert und ausspart oder so und irgendwie so tut, als würde es alles nicht existieren, damit man die Leute irgendwie Helden verehren kann. Das wird ja auch überhaupt gar nicht getan. Oder das fordert auch niemand. Aber gerade wenn diese Heinis sich da irgendwie, selbst Stalin ist für die jetzt noch irgendwie ein Held, der ehemalige Verbündete von Adolf Hitler, weil er dann, nachdem sie ihm in den Rücken gefallen, nachdem sie ihm in den Rücken gefallen, nachdem er ihm in den Rücken gefallen ist, dann gegen die Nazis gekämpft hat und jetzt hast du dann irgendwelche Hammer und Sichel Twitter-Accounts und Zeug, die irgendwie meinen, das wäre irgendwie der große Antifaschist gewesen, aber Churchill ist ein Arschloch oder was? Also. Wenn Orwell nicht so überstrapaziert. Weißt du, das Einzige, was du machen musst, ist halt an die ganzen Statuen, wenn du was verändern willst, einen Disclaimer packen. Warner Brothers hat es ja richtig gut gemacht. Die haben ja so einen Disclaimer gemacht für die Cartoons aus der Zeit, so, wo Rassismus halt normal war in Amerika. Da haben sie geschrieben, so, dass die Cartoons, die sie jetzt gleich sehen werden, sind ein Produkt ihrer Zeit und könnten halt eben so rassistische Vorurteile eben abzeichnen, und sie waren zu der Zeit falsch, sind es immer noch falsch, aber das zu entfernen oder zu zensieren oder irgendwie einzuschränken, würde halt eben zeigen, dass es nie passiert wäre, weißt du, so, und das ist nicht der Realität entsprechend, und das ist auf keinen Fall gut, sowas zu machen. So eine Plakette bitte an alle diese Statuen anbringen, von euch selbst finanziert, das ist das, was ihr machen solltet, und nicht die Dinge abreißen, sie irgendwo beschmutzen, vernichten. Vor allem fallen sogar teilweise die Statuen beim okay, so, das ist auch richtig krank, okay, wenn ihr das mal machen wollt, dann lasst doch Profis ran, anstatt eure Pseudo-Revolution auszuspielen. Das ist eigentlich der Grund, warum die Leute das machen. Ich bin schon dafür, dass man sich wehtun sollte, wenn man solche Sachen. Also, dass wer sich in die Küche. Nee. Ich verstehe, was du meinst. Ja, weißt du, wer nicht hören will, muss fühlen und so. Und, ja, aber wie sollen die denn sonst lernen? Naja, in den Schulen, okay. Also, Leute sollten nicht irgendwo Leid erfahren. Leute sollten bessere Bildung bekommen und ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Die erfahren ja kein Leid. Irgendwie externes Leid, sondern sie verursachen dieses Leid für sich selber, indem sie zu dumm sind. Ich weiß, ja. Aber trotzdem ist nicht gut. So. Es ist illegal, auf Basis der Rasse, oh mein Gott, ein böses Wort, zu diskriminieren. Warum passiert das immer noch in der Spieleindustrie? Pock and Play zeigt euch, wie man einen richtigen Wandel einleitet. Und wie letzte Woche haben wir jetzt auch wieder hier wunderbare Forderungen von diesen Leuten. Man soll zum Beispiel ab sofort das Black Lives Matter Movement unterstützen. Mach Platz für Black Lives Matter. Man soll Ankündigungen und Veröffentlichungen zurückhalten, um diese monumentalen Events Black Lives Matter mäßig nicht in den Schatten zu stellen. Finanziert Spiele von schwarzen Entwicklern. Das wird den tugendhaften Kreislauf in Gang setzen, dass schwarze Geschichten erzählt werden, die schwarze Menschen repräsentieren über die Stereotype hinaus und wird auch mehr schwarze Developer irgendwie ins Spiel bringen. Dann muss man Long-Term Change, also Langzeitveränderungen in Gang setzen. Stellt mehr schwarze Menschen in Senior- und Führungspositionen ein. Setzt Wechsel voraus und macht ihn messbar. Verlasst euch nicht auf eure unterrepräsentierten Arbeitnehmer, dass sie euch sagen, wie man Diversity, also Vielfaltsangelegenheiten löst. Ihr müsst einen Langzeitplan machen, ihr braucht Experten und Wissen und bla bla bla bla. Human Resources, also Personalabteilung und Management sollen schwarze Leute auf jeden Fall unterstützen. Glaubt an die schwarzen Erfahrungen. Akzeptiert, dass die schwarzen Gefühle echt sind und dass sie zeigen, dass sich etwas ändern muss. Seht es nicht so, dass schwarze Individuen mehr Unterstützung brauchen und so weiter. Also alles hat mit Hautfarbe zu tun, alles irgendwie. Konferenzen müssen schwarze Abgeordnete unterstützen, Individuen müssen schwarze Entwickler unterstützen. Es muss mehr Repräsentation für Schwarze in Spielen geben, bla bla bla. Mach doch! Be the change you want to see! Wie wir unten auf dem Bild sehen können, hat das ein Weißer geschrieben. Gestamtor. Nein, Autor. Verdammt. Ich dachte, er hat überall seine Finger drin hier. Er ist aber auch ein bisschen profilschwach, der Kerl, ne? Twitch löscht Emotes zu Simp. Was ist ein Simp überhaupt? Ist das nicht dieses Spiel, wo man Leute simulieren kann? Nein, das ist das Spiel, bei dem die Frau. Nee, Moment, das war wieder. Ja, ihr behauptet, das wären Leute, die in Streams bei Frauen ja irgendwie den Untertanen machen würden oder so von sich aus, ganz komischerweise. Heißt aber im Prinzip auch nur, dass das. So, dass das so dem Vorwurf irgendwie entsprechen würde. Für mich ist das anders. Also ich habe das anders verstanden. Für mich ist irgendwie ein Simp einer, der irgendwie sich immer überall Frauen unterwirft. Aber davon ganz abgesehen haben sie das jetzt irgendwie gelöscht und ja, mit der Begründung natürlich irgendwie frauenfeindlich oder antifeministisch. Erniedrigend. Ja, aber Simp wird verwendet. Aber ich weiß auch, für den Mann erniedrigend, so bezeichnet zu werden. Okay, also Simp, der Begriff Simp wird verwendet in halt so von Leuten halt wird verwendet in Situationen, bei denen ein Kerl oder auch eine Frau, meistens sind es halt Kerle, ja, die halt einfach einer Frau Geld reingeben und Aufmerksamkeit geben, aber diese Frau diese Aufmerksamkeit nicht verdient, weil sie irgendwelchen Quatsch redet, weil der Typ halt einfach ausgenutzt wird, weil es schädlich für den Typen ist. Und ja, also Simp ist hat demnach nicht nur einfach so ein Ding von haha, du Simp, ja, was ein Trottel, sondern so in die Richtung von, Junge, pass auf, was du tust, hör auf, der Person da Geld zu geben. So, lern mal mit Finanzen ja, dafür umzugehen. Also Leute, die einen auch irgendwie dann zu Hause stalken würden oder so, da habe ich direkt gesagt, ja, das ist dann immer ein Stalker, ne? Das ist also Simp steht ja für Sucker Idolizing Mediocre Pussy, also ein, genau, der sich verarschen lässt, der aber ja, durchschnittliche Frauen, sage ich jetzt einfach mal. Es gibt ja dieses Phänomen von OnlyFans und anderen Sachen oder auch bei Instagram, wo halt Frauen mehr oder weniger freizügige Bilder posten und wenn man dann einen Kontakt hat gegen Geld hauptsächlich, dann gibt es auch etwas freizügigere Fotos, ja, und da gibt es halt viele Frauen einfach aus als einfache Geldquelle und die denken sich halt auch, ja, den Zucker, ne, den nehme ich Geld für sein. Also die Sims. So, dieses Phänomen wird hier halt quasi behandelt. Ja. Dem Fall, der hier ist ja auch das Bild, wenn du wieder ein bisschen hochscrollst, das Bild von dieser Dame drin, die diesen kontroversen Stream gemacht hat, wo sie gesagt hat, ja, wenn du irgendwie Zeit hast, meinen Kram zu gucken, dann hast du eigentlich auch Zeit, Geld zu verdienen, um mir hier die genau, mir $10 zu schicken und das lasse ich überhaupt nicht gelten, dass du und so. Und Sims sind halt auch die, wenn dann jemand sagt, so, fick dich Mädchen, ich gebe dir kein Geld. Das Sims sind dann auch die, die dann den White Knight machen und sagen, oh, und die verteidigen und natürlich braucht sie das Geld und das ist doch Unterhaltung und dafür musst du doch zahlen und was weiß ich. Genau, also wenn man sich das so anschaut, dann sind Sims eine weiterentwickelte Form von der Genealogy, von der Linie, ja, von eben White Knights und diese Fedora Milady, weißt du, so Leute, die dann hingehen und so sofort Frauen verteidigen, weil sind ja Frauen und so, oder die, es gibt halt verschiedene Arten von Sims. Ja, einfach Leute, die sich alles gefallen lassen. Ja, genau, ja. Und I'm not to you respectfully oder so, ne? Ja, genau. So von wegen hier, oh, Milady, er hat deine Ehre beleidigt, ich verteidige dich jetzt, weißt du? So die Bezeichnung. Ja, aber für das Funny wollte ich sagen, irgendwie auch Teil dieses, wie soll ich sagen, Purge sozusagen, wo dann diese ganze Cancel Culture, wo jetzt eben alles gelöscht wird, ne? Ob es ein Denkmal umschmeißen oder Emotes löschen, das ist alles Bücherverbrennung. Ja, und generell Simp ist eher so eine Bezeichnung für jemanden, der eben so mediocre Pussy hinterherrennt, also auch so oft chauvinistische Tendenzen hat oder halt meint, er könnte sich eine Frau einfach erkaufen, indem er ihr Geld gibt für Aufmerksamkeit. Das ist nicht, wie es funktioniert, das ist ungesund. Und Simp ist eigentlich so, ja, so ein Begriff, um sich zu machen, aber auch um die Leute vor sich selbst zu schützen, ein Stück weit. Mhm. Das ist bei weitem nicht so toxisch. Hier haben wir meinen Vorschlag für die Schlagzeile des Jahres 2020. What the white supremacist roots of biological sex reveal about today's transphobic feminism. Was die weißen Überlegenheitswurzeln des biologischen Geschlechts über den heutigen transphobischen Feminismus erzählen. Das ist es eigentlich schon. Was ich jetzt nicht verstanden habe, hier steht dass ein Pandemic disproportionately killing BAME people. Was sind denn jetzt schon der BAME people? Ich verstehe nicht. Das ist mir alles zu viel. Es geht hier um J.K. Rowling natürlich auch wieder, die ja sich dazu geäußert hat und gesagt hat, es gibt halt Frauen biologisch und es gibt Männer biologisch und man kann auch gerne alles andere sich irgendwie ausdenken, aber diese biologischen Unterscheidungen stehen nun mal fest und das lässt sie sich auch nicht ausreden. Ich habe schon gesagt, am Ende lese ich doch noch Harry Potter, nur aus reinem Simping für J.K. Rowling. Aber hier dieser Mann Al-Qadi, dessen Bild auch, wo ich dann dachte, so das ist doch den Artikel hat doch hier wieder so ein Troll eingereicht, so Titania McGrath oder Godfrey Elfwick oder so. Ich meine, noch mehr Stereotyp kann man ja eigentlich nicht werden. Nein, Männer menstruieren nicht. Nur wenn das Chili scharf war oder so. Oh, Grenzgamer, Grenzgamer. Was müssten die nicht schon lange anders heißen? Grenzplayer oder so. Weil ihr Inhalt liest sich halt auch wie so ein Gamergate-Scheißdreck. Also das sind die Grenzschützer von Gaming, oder wie? Die schießen da auf die Leute, die raus wollen aus dem Gaming, oder was? 50 Shades of White. Schwarze Avatare in Games. Am Ende der Charaktererstellung von South Park, The Fractured But Whole, erscheint ein Slider, der den gewünschten Schwierigkeitsgrad für das Spiel abfragt. Je weiter er sich in Richtung schwierig bewegt, desto dunkler wird gleichzeitig die Hautfarbe des Protagonisten. Der Slider ist nur ein Scherz, hat keinen wirklichen Einfluss auf das Gameplay. Gäbe es verschiedene Schwierigkeitsgrade für Charaktereditoren, würde das aber genauso funktionieren. Je dunkler die ausgewählte Hauptfarbe, desto schwieriger wird die Charaktererstellung. Alter Schwede, ich weiß wirklich nicht mehr, wo ihr hin wollt. Können wir eigentlich in Ruhe unsere Videospiele spielen oder nicht? Hier geht es natürlich auch wieder drum, dass das ja alles ganz schlimm von der Technik halt auch von der Technikseite her ist, dass man ja schon bei der Fotografie Schwarze benachteiligt habe, absichtlich, und dass auch bei irgendeinem Xbox-Titel für Kinect Schwarze halt von der Kamera nicht richtig erkannt worden sind, und dann verstecken sich die Leute hinter der Physik. Ja, fuck nochmal, das geht nun mal. Also, das ist nun mal die verstecken sich hinter der Physik. Licht oder was? Schwarze Physik und schwarze Magie und schwarze Mathematik, das muss man haben. Ach. Schwarze Magie ist schwarze Physik durch Wollen, ne? Schwarze durch Wollen. Ja. Vor allem, weißt du, so, das ist Baby's First Racism. Es kann doch nicht sein, dass die Leute sich darüber schon aufhängen und dann hier gehen und sagen, oh, wie kann man nur? Also, ja, deal with it, man, was soll's, juckt. So vergrößert sich die Kluft in der realistischen und ästhetischen Darstellung von unterschiedlichen Hautfarben. Weiß als Schönheitsideal und noch problematischer als Standardwert setzt sich durch. Weißt du was, an der Stelle, wenn es um Videospiel und Custom und Character Creation geht, will ich sagen, als Vorhersage, als wenn Cyberpunk 2077 rauskommen wird dieses Jahr am Ende so, dann werden sich auch dann massenhaft Leute darüber beschweren, dass man da, das ist gut, das ist toll, Repräsentation von Farben und von Geschlechtern, aber das wird da immer sein, immer, es wird so Artikel geben, garantiere ich euch. Ich werde sie selbst schreiben. Ja. Also der Artikel sagt am Ende, man müsse halt praktisch die Spieleentwicklung nochmal von vorne anfangen und mehr, also die Engines und den ganzen Kram nochmal neu entwickeln, damit man den Schwarzen gerecht wird. Ja, okay, dann mach doch bitte, komm, das kann durchaus... Nee, das müssen schon die anderen machen, OPEX. Du kannst die Arbeit nicht ja noch den Unterdrückten aufhalten. Aber weißt du, wenn ich was essen gehen will, dann gehe ich essen. Ich schicke nicht andere Leute zum Essen gehen für mich. Also, nee. Oh, Nadine Julitz. Ich habe bereits in den letzten Sitzungswoche über diesen Vorfall berichtet. Heute wurde mir erklärt, dass ich ein nettes Kompliment bekommen habe. Mir blieb heute nichts anderes übrig, als mit einer persönlichen Erklärung zur Aufklärung beizutragen. Was denn da passiert? Ja, ganz was Schlimmes. Also Frauen auf jeden Fall Opfer in der Gesellschaft, und wenn man irgendwie sagt, die Leute sind so gemein zu mir, Sexismus, überhaupt gar kein Karrieresprungbrett für junge Politikerinnen, wie wir auch hier wieder merken. Diese Dame hat vorher keiner gekannt, aber jetzt schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich komme nicht umhin, nochmal Worte zu finden zu Herrn De Jesus Fernandes, der mir gerade erklärt hat, dass ich von dem Kollegen Förster in der letzten Landtagssitzungswoche ein nett gemeintes Kompliment bekommen habe. Entschuldigung, das nehme ich zurück, selbstverständlich nehme ich das zurück, sondern von Herrn Schneider. Ich sehe Herrn Schneider leider nicht mehr, das wäre für ihn lehrreich. Doch, da ist er. Gut, dann hört er zu. Wunderbar. Ich möchte Herrn Schneider, aber gehört habe ich es ja eben von dem Kollegen Jesus Fernandes und allen, die es nicht verstanden haben, kurz erklären, was der Unterschied zwischen einem Kompliment und Sexismus ist. Ich erkläre nochmal, was passiert ist. Ich habe ein Kleid getragen, bin zum Rednerpult gegangen und habe so halblaut von links vernommen, jetzt rechts, dass mein Kleid aber sehr knapp wäre. So, dass ich es hören konnte, so, dass es nicht alle anderen hören konnten, aber ich konnte es hören. Ich erkläre, was dann passiert. Und muss es leider so sagen. In diesem Moment haben mir alle, die es verstanden haben, und es sind links nur Herren, auf den Arsch geguckt. Das ist Sexismus, denn ich konnte es hören. Und ich konnte, das ist kein Kompliment. Das wird passieren, wenn das gesagt wird. Und ich konnte. Sie konnte hören, wie die Leute hier auf den Arsch geguckt haben? Und selbst wenn sie es nicht gehört hätte, warum wäre es dann, hä, wie? Könnte so beim Supertalent auftreten, würde ich sagen, wenn die hören, also ja, mit dem Rücken zum Publikum stehen und wenn ihr jemand auf den Arsch guckt, dreht sie sich rum und sagt, ich hab's gehört. Also wenn sie es nicht gehört hätte, wäre es kein Sexismus gewesen, aber weil sie es gehört hat, ist es Sexismus. Nee, das habe ich nicht gemeint, aber es liegt ja wohl eher auch daran, dass die Männer alle in Uniformen laufen und selbst wenn, also wenn das mal nicht so ist, wie zum Beispiel bei Rezo oder so, dass dann auch sehr viel über die Äußerlichkeiten geredet wird, über seine blauen Haare. Also ist nicht so, wenn er jetzt bunte Hose an hätte, dann würden sie ihm auch auf den Arsch gucken. Also die Grundschule von Joschka Fischer. Immer wenn die gesagt haben, haben die dem auch auf die Füße geguckt. Sexismus. Ne? Frauen gucken Frauen auch auf die Brüste und auf den Arsch. Füßismus. Das halte ich für ein Gerücht. Macht das ja nur schlimmer, Obex. Man hat wirklich Studien angestellt, damit so Eye-Tracking-Studien. Man hat halt Männern Männer gezeigt und Frauen gezeigt und Frauen Frauen und Männer gezeigt. Also halt einfach so zwei Gruppen nach Geschlechtern getrennt. Und ja, Männer schauen halt eher so auf Gesichtsfeature und auf Ausschnitt so. Und Frauen schauen weniger auf Gesicht und mehr auf Ausschnitt. So, und immer so, weil Evolution, weißt du, du hast halt Konkurrenz so innergeschlechtlich und ja, Männer konkurrieren um Frauen und Frauen konkurrieren um Männer und da, bitteschön. Ja, da hinzugehen zu sagen, das ist kein Kompliment, also ja, du kannst das gern so definieren, keiner geht da hin und keine Ahnung, sagt dir, nee, das war jetzt kein Sexismus oder das war nicht grenzwertig oder das war nicht seltsam oder unangenehm für dich, aber Mädel, guck mal, so, wenn du das sagen kannst, ja, und dich hat keiner angefasst, dich hat keiner irgendwie gefeuert oder keine Ahnung, ja, angegangen, ja, niemand wurde übergriffig, ja, es war alles respektvoll. Ja, vor allen Dingen, stell dir mal vor, irgendein Mann vergisst sich nach dem Toilettengang den Reißverschluss zuzumachen und das fällt jemandem auf und der sagt das laut, dann ja. Ist das auch Sexismus oder was, wenn die dann gucken oder wie? Weil alle Hörer hingucken. Und das, ja, allem, wie gesagt, das ist ein klassisches Ding von wo keine Lösung, da kein Problem, weißt du, so wie willst du es lösen? Willst du jetzt overengineered hingehen und sagen, ja, dann trag doch nicht so ein Kleid, weißt du, oder wir müssen Kurse anbieten, die Männern abtrainieren, ja, auf Frauen schauen. Wir müssen Sexismus erlernen. Und dann heißt es ja, hey, wir haben dann so eine toxische Gruppe von Männern, die sich von Frauen abtrennt und keinen Bock auf Frauen hat und so. Ja, wunder dich nicht, wieso, Alter. Wie ist das eigentlich? Hat die Frau eine Rückfahrkamera eingebaut oder wie hat sie das gemacht, dass sie festgestellt hat, dass ihr der gesamte Haufen da auf den Arsch geguckt hat? Weil das letzte Mal, als ich geguckt habe, war mein Arsch noch auf der anderen Seite, da, wo ich normalerweise nicht hingucke. Vor allem, wie gesagt, das war ein positives Ding. Das war, du kannst halt nicht so argumentieren, dass du irgendeine Situation nimmst, dann einen Teil daraus rausnimmst und alle verantwortlich machst für den negativen Teil. Leute haben dir nichts Negatives getan. Sie haben was ja. Positives getan. Ich würde sagen, Burka im Landtag, ne? Also das wäre, glaube ich, die Lösung, würde ich sagen. Weil man kann das scheinbar der Nadine nicht zutrauen, sich so anzuziehen, wie sie angezogen werden mag, damit die Leute nicht sehen, was sie denen nicht zeigen will, keine Ahnung, wie was. Weil Opferkram. Und was ich vor allen Dingen auch, also ich meine, gut, ihr seht ja vielleicht daneben steht irgendwie Großmädchenmama und so, dass die Dame irgendwie komplett besessen ist von Frauenkrempel und sich nichts anderes vorstellen kann. Halte ich noch irgendwie für nachvollziehbar, aber ich fand es enorm, also ich bin über das Ding aufmerksam geworden, eigentlich von ein paar Leuten aus dem eher konservativen Raum, den ich bei Twitter folge, und die waren da auch voll dabei zu sagen, wow, Sexismus, tralala, und wo ich dann auch denke, so, also, nee, also für mich ist das einfach nur sich profilieren wollen mit Opfertum, was auf dem sozialdemokratischen Milieu scheinbar auch prima funktioniert. Also Die Leute drehen das halt einfach um. Jede Form von wirklicher Übergrifflichkeit, jede Form von wirklicher Beleidigung ist irritierend, aber nicht jede Form von Irritation ist gleich Beleidigung oder irgendwie Sexismus. So Beleidigungen werden auch angenommen und nicht gegeben. Also ich kann nicht irgendwie was sagen und das wird jeden 100 pro immer beleidigen. Das ist Interpretationssache. Komm. Neues Gesetz, Polizisten sollen Weltanschauung und Sexualleben offenlegen. Ja, von wem denn? Von sich oder von anderen? Gute Frage. Die sollen selber, also die sollen durchleuchtet werden, praktisch. Also in Berlin soll ein Gesetz verabschiedet werden, wonach ein Beauftragter für die Polizei Berlin alle schutzbedürftigen Daten von den Polizeibeamten gegen die Beschwerden aus der Bevölkerung vorliegen einholen darf. Darunter gehören unter anderem Daten zur Weltanschauung, zum Sexualleben und zur Gewerkschaftszugehörigkeit. Die DSGVO wird faktisch außer Kraft gesetzt. Ja, was soll das? Machen wir jetzt Gesinnungstests oder Sexualitätstests? Und was soll das bringen? Ist ein schwuler Beamter vielleicht irgendwie... Ja gut, Weltanschauungspunkt, wenn... Ne? Aber Sexualleben, das geht wirklich nicht. Das ist auch völlig gleichgültig eigentlich, was sie hier machen oder nicht. Weltanschauung finde ich auch bescheuert. Also. Weltanschauung ist bescheuert, aber wenn sie jetzt an der, wie heißt es, an der demokratischen Grundordnung oder was vorbeigeht, dann ist es... Ja, das meinen die ja damit nicht. Also das ist ja klar, aber... Nee, ich denke mal eher, die meinen sowas wie hier, das ist ein christlicher Polizist hier und ich bin irgendwie, keine Ahnung, muslimischer Gangmitglied und der hat mich jetzt hier nur irgendwie abgeführt, weil er meine Religion nicht mag oder was oder wie. Also ich meine, und selbst umgekehrt finde ich das falsch, ne? Also ich finde es auch absolut falsch, wenn man jetzt sagen würde, irgendwie jeder, der Moslem ist, darf nicht mehr zur Polizei oder so, in den Polizeidienst nicht mehr eintreten. Oder ist dann von vornherein schon klar, dass das auf jeden Fall Leute sind, die nur das Ding unterwandern wollen oder so. Das würde auch alles zu weit gehen. Die Einholung von personenbezogenen Daten kann über mündliche oder schriftliche Auskünfte und Berichte, Akten und sonstige Unterlagen sowie durch Ortsbesichtigungen erfolgen. An was erinnert mich? Oh, Annetta Kahan, IM Victoria, Ministerium für Staatssicherheit. Ortsbesichtigung, super. Damit haben wir im Endeffekt dann Polizisten, die datenschutzrechtlich Menschen zweiter Klasse sind. Und das kann es nicht sein. Die haben genauso ein Privatleben, die haben eine Privatsphäre und das haben wir zu achten. Das lässt sich ja mit einem Nebensatz im Gesetz irgendwie begründen oder so. Übrigens, wir haben ja heute am Anfang so der Show Chaz noch erwähnt gehabt, ne? Da gibt es so eine Liste an Forderungen und da steht auch unter anderem, dass genau dasselbe auch gemacht werden soll mit der Polizei dort bei sich. Das heißt, da soll genauso offengelegt werden, wo die Leute wohnen, was die Leute denken und so weiter. So, denn es heißt ja so viel wie hier, die Leute hier bei der Polizei, ja, die haben keinen besonderen Status, nö. Also, ja doch, irgendwo schon, oder? So, die machen einen Job, den du nicht machen willst oder kannst oder solltest, damit du anderes Zeug machen kannst. So, ist irgendwo Polizei dein Freund und Helfer und da sollte schon so eine Form von Autorität dabei sein, damit man sie respektiert. So, Soko Links durchsucht Wohnungen in Leipzig-Konnewitz. Was ist, also, Soko Links, Links? Ist das ein Bezirk? Ist das eine Stadt? Wieso? Ja, die wurde in Leipzig, haben sie so eine Sonder-Soko aufgelegt, also eine Kommission halt aufgelegt, okay. Für die Linksproblematik da. Und da sind so ein paar Straßenzüge und ein paar Häuser eben irgendwie besetzt oder sowas. Und ja, da haben sie jetzt eine Razzia gemacht und haben ein paar Waffen gefunden. Ja, also links wird auch mal was gemacht sozusagen. Ja, klar wird links auch was gemacht. Und es ist auch gut, dass der Staat. Also, ja, ein paar Pyros gefunden wohl, also irgendwelche Pyrokörper, keine Ahnung, da können auch normale Böller gewesen sein. Schlag- und Stichwerkzeuge oder so, oder Waffen, was auch ein Messer sein können oder ein Hammer, also offensichtlich war nicht richtig viel. Ja, verstehe. Ja, Hass und Hetze, hier, da, ab geht's, ja. Hier, 13. Juni, Regierung und Opposition einigen sich auf Gesetz gegen Hetze im Netze. Netz.de wiederholt sich. Es ist 2020. Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, über den Entwurf und über die Beratungen. Jetzt ist es soweit, nächste Woche soll es beschlossen werden, also ab morgen irgendwann. Und Simp kriegst du dann irgendwie eine Ordnungswidrigkeitsstrafe oder was, wenn du das sagst. Nee, machen wir nicht ganz. Öffentliche Beleidigung soll in Zukunft bis zu 2 Jahren Haft. Mhm. Haft. 2 Jahre. Super. Vollkommen angemessen. Prima. Ja, finde ich großartig. Alter Schwede, Leute, was stimmt mit euch nicht? Das darf doch schon wieder alles nicht wahr sein hier, ey. Ist es jetzt ein Staats, wie soll man sagen, wie heißt das denn nochmal, Staatsdelikt Staatsgefährdend, oder so? Staatsgefährdend, ja, wahrscheinlich, schwer Staatsgefährdend. Das Attentat von Hanau habe gezeigt, dass der Schritt von Wort zu Tat oft nicht weit sei. Oh, ja. Ja, aber es gibt, Moment, an der Stelle würde ich sagen, der Staat hat unzählige, ganz, ganz viele Initiativen, die er zu Recht finanziert, um Leuten einen Ausstieg zu ermöglichen aus der linksextremistischen, islamistischen und rechtsextremistischen Szene. Wollt ihr mir sagen, dass diese Sachen nichts wert sind? Wollt ihr mir sagen, dass es keine Möglichkeit gibt, mal ein klares Bild zu bekommen, von wie viele Attentate verhindert wurden, zu wie viele wurden sind durchgefallen und sind im Endeffekt passiert? Du kannst nicht einfach Hanau sagen und alle sagen, ja, komm, mach mehr. Und vor allen Dingen, wenn sich die Leute irgendwie im Ärger machen wollen im Internet und dann ein bisschen das Gefühl haben, dass sie nicht ganz machtlos sind, und dann kommt ihr an und mit der vollen Härte des Gesetzes haut ihr denen dann die Existenz kaputt oder was, und dann versprecht ihr euch davon, dass der raue Ton irgendwie besser wird, dass die Gesellschaft irgendwie besser wird, dass die Leute sich weniger hassen oder was? Sag mal, seid ihr bescheuert? Ja. Bestrafen. Wir haben jetzt schon ziemlich gut das Ganze ja auch in den anderen Streams ausgeführt, was wir dazu denken. Aber was ich noch erwähnen wollte, was Neueres ist, der Staat hat keine Infrastruktur für Fehlanzeigen, in dem Sinne, dass du nicht irgendwie, wenn du ja falsch beschuldigt wirst, dann auf einmal muss die andere Person dafür haften, dass sie dich beschuldigt hat. Das ist nicht der Fall. Das wäre dann ein separates weiteres Ding. Das könnte man irgendwo verbinden, aber das müsstest du dann machen. So, weißt du, du müsstest dann auch den Anwalt noch zahlen, und ja, die meisten Leute, die haben da keine Ahnung von und die wollen damit auch nichts zu tun haben. Aber dieses Ding hier, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Denn Internetkultur entwickelt sich schneller als Bürokratie, und wie Chris auch zu Recht gesagt hat von einer Zeit lang, der Staat ist nicht da, um zu reden. Der kommt nicht hin und sagt, hey, du hast ja, wir haben so eine Meldung bekommen, du hast den Typen da beleidigt, wie meinst du das? Erzähl mal. Ne? Nee, der Staat kommt hin und hat seine Gesetze, um zu strafen, so direkt. Ja. Und das allein, ja, wird, wie schon erwähnt, sehr viele Leben auch und Existenzen auch riskieren und potenziell gefährden oder auch auslöschen. Das ist wirklich nicht gut. Und mit Auslöschen meine ich wirklich so finanziell oder auch freiheitlich oder auch psychologisch. Der Staat sollte wirklich viel mehr in die Richtung gehen von, wir haben psychologische Beratungsstellen für Leute, die des Rassismus angezeigt wurden, um diese Leute auch irgendwo, ja, keine Ahnung, denen zu helfen, wieder an Gesellschaft zurückzukommen. Aber darüber wird nicht nachgedacht. Es geht darum, diese Leute einfach zu bestrafen und wegzustecken. Und es ist egal, was mit denen passiert. So sieht's aus, aber es ist nicht gut. Ja, auch das hier. Ja, Fake News melden, Akteure enttarnen. Monatliche Berichte einen leichteren Zugang zu Servern. Die EU-Kommission will soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter verpflichten, im Kampf gegen Desinformation mitzurechnen. Wenn es jetzt um Zap geht, die dann irgendwie solche Sachen unbelegt behaupten, dass die Social Media die Leute spalten würde, ist das dann auch gemeint? Wahrscheinlich nee, nicht. Es geht natürlich wieder mal um China und ja, und die alternativen Medien und so, ne? China und Russland, ja, die darauf aus seien, die EU und ihren Mitgliedstaaten zu schaden. Er spricht, der Chefdiplomat spricht von einer anderen Sorte Virus, das sich quasi im Schlepptau der Pandemie verbreitet und eine Infodemie ausgelöst hat. Entmenschlichung von Russen? Eine Infodemie. Da haben wir wieder die Infodemie aus dem UN-Framework von vor 10 Jahren. Mhm. Ja. Aber das soll kein Wahrheitsministerium werden. Ganz dringend kein Wahrheitsministerium. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, weil das so klingt. Ne? Bitte, also keine Vergleiche in der Richtung. Ja, der Deutsche Journalistenverbund schmeißt sich auch gleich mit rein und freut sich darüber, dass es demnächst eine monatliche Berichterstattung von Facebook geben soll über irgendwelche Desinformationskampagnen, wie wir gerade schon gehört haben, und nicht nur eine jährliche wie bisher. Und ich denke mir bei diesen Sachen halt immer so, dass ihr euch nie mal irgendwie euren eigenen Krempel da einsetzt, weil dieses ganze Zeug mit Desinformation und wer was irgendwie publizieren darf und so, das sollte eigentlich im Deutschen Journalistenverbund Verband ein bisschen zu denken geben, eventuell, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn man irgendwie sagt, so der Staat soll bitte das regulieren, wer was irgendwie publizieren darf, eventuell vielleicht, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn man irgendwie sagt, so ja, der Staat, dem sein Interesse irgendwie, dass alles in seinem Sinne irgendwie nur publiziert wird, das ist ein gutes Interesse, das unterstützen wir als Deutscher Journalistenverband. Ja, man weiß es nicht, eventuell, aber naja, so ist es halt. Vertrauenswürdige Medien und so. Ja. Sehen, den gibt's nicht. Ja, Bento hat es aber leider nicht geschafft. Ich war da, glaube ich, letztens die Huffington-Post, die sie auch eingestellt haben, ne? Bento hat es jetzt auch nicht geschafft. Bento ist ja ein Spiegelableger, so ein Jugendableger, ein linker Jugendableger, die auch immer so auf diesem ganzen Zeug rum, wie soll man sagen, hacken. Auf die allem, was eben nicht intersektional ist. Ja, Gerechtigkeit halt. Ne? Also Gerechtigkeit. Wir hatten da, als sie gestartet haben, könnt ihr euch noch angucken, hatte ich mal so einen Zusammenschnitt gemacht von dem Herrn Hagerup vom damals noch dänischen Fernsehen, der da ja so viele Reformen angestoßen hatte. Und das, was er halt gesagt hat, was man machen muss, um Vertrauen beim Journalismus zu haben, das war so ziemlich das genaue Gegenteil von dem, was Bento und Funk und Z von der Zeit, das ist, glaube ich, das junge Ding gewesen. Die haben ja alle so zu gleichen Zeiten etwa angefangen, vor 5 Jahren oder 4 Jahren oder so. Es war halt genau das Gegenteil davon eigentlich. Und der Hagerup hat halt auch darauf hingewiesen, auf den Aktivismus, der den Journalismus gekapert hat, und es war genau richtig. Und das hat Zapp damals noch ausgestrahlt, und ich hatte das, glaube ich, noch 3-mal irgendwie verlinkt bei irgendwelchen anderen Sachen, wo sie es nicht kapiert haben. Weil was der denen gesagt hat, das hätten sie sich eigentlich mal auf die Fahne schreiben sollen. Aber nee, was haben sie sich auf die Fahne geschrieben? Dieses ganze Ding von wegen so, ja, wir sind jetzt im Ausnahmezustand und wir müssen jetzt irgendwie uns mit der guten Sache jetzt gemein machen. Und das haben wir ja gerade gesehen beim Zapp-Beitrag, was da jetzt bei rauskommt. Qualitätsmedien sind halt alle, die links sind, und alles andere ist halt ätzend und muss sich halt distanzieren und keine Ahnung. Wie und wir haben die Zeit, die so jetzt raushauen. Und da war unter anderem ein so ein Produkt, Plattformentwickler oder sowas dabei. Das heißt, so ein Richtungsbestimmer sozusagen. Ja. Das war also gezielt so gewollt, dass das so wird, ne? Ja, hier haben wir dazu nochmal die Meldung vom Spiegel selber. Der Schritt wird damit begründet, dass man jetzt durchstarten wolle bei den unter 30-Jährigen mit einem neuen Format, mit dem neuen Format Spiegelstart. Also ich hätte fast gesagt, der Krebs geht weiter, aber stimmt ja eigentlich, der Krebs geht weiter. Die 16 Leute, die da bei Bento Vollzeit angestellt waren, die werden weiterhin im Konzern beschäftigt sein. Es sollen allerdings 5 neue Leute dieses Spiegelstart-Ding machen. Da soll keiner von den alten Leuten dran teilnehmen. Ich habe gelesen, dass sie Kündigungen vermeiden wollten. Das heißt ja noch nicht, dass sie die alle übernehmen. Ne? Sind ja vielleicht auch frei bei uns. Ja, also ich habe das so gelesen, die Leute, die da halt fest angestellt waren, die bleiben im Konzern. Aber die freien Mitarbeiter, die können ja auch weiterhin für das neue Format dann schreiben. Deswegen meine ich, der Krebs geht weiter. Und dann können wir weiter solche Perlen lesen wie Erfrischungsstäbchen, der Horror aus der Süßwarenabteilung oder ja, warum Jaffa-Cakes die Bevölkerung spalten oder das gekochte Ei im Zug, Machtdemonstration oder Snack. Oh. Aber zukünftig dürfen wir dann auch noch dafür zahlen, um uns diese geistigen Hochleistungen durchlesen zu dürfen. Du meinst, dass das dann hinter der Bezahlschranke verschwindet? Yep. Ja, das super. Da wird ja auf jeden Fall eine bessere wirtschaftliche Aussicht sein als bei Bento. Das sehe ich auf jeden Fall so. Aber was sie machen wollen, sie wollen eine Beilage als Uni-Magazin quasi neu machen. Eine Sättigungsbeilage. Ja. Ja, der Spiegel ist auch nicht geworden. Ne? Braucht man immer eine Beilage. Hier haben wir die beliebte... Bitte mit Triggerwarnung. Enthält Kulturmarxismus. Hier haben wir die beliebte Chat-App Zoom, die während der Corona-Krise ja Karriere gemacht hat. Alle haben die empfohlen aus irgendeinem Grund. Verstehe, es gab ja irgendwie schon etabliertere Plattform, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, aber irgendwie die hat dann richtig durchgestartet. Dummerweise haben auch Menschenrechtsaktivisten aus USA und Hongkong, die halt gegen die chinesische Regierung agitiert haben, diese Plattform benutzt. Dummerweise, sage ich, weil dann die Chinesen kamen und Zoom gebeten haben, doch die Konten zu löschen. Und Zoom hat gesagt, ja, warum nicht? Über die nächsten Tage werde eine Software entwickelt, die es ermöglichen solle, Teilnehmer nach ihrem jeweiligen Standort aus Videotreffen ausschließen zu können. Dies ermöglicht uns, Forderungen lokaler Behörden zu erfüllen, wenn diese Aktivitäten auf unserer Plattform als illegal innerhalb der Grenzen betrachten. Das heißt, sowas wie, wir diskutieren die Situation in Hongkong für China, ist dann illegale Aktivität und dann wird einfach für die Leute aus Hongkong mal abgestellt bei Zoom. Das ist die Plattform, die ihr alle nutzt, um euch während der Corona-Krise zu treffen. Vielleicht doch lieber Skype oder so. Irgendwas anderes, nur halb so böses. Keine Ahnung. Oh, ätzend. Warum? Warum lassen die sich unter Druck setzen? Ja, Zoom versucht eine Sache zu machen, die bis jetzt noch keiner geschafft hat. Und zwar im chinesischen Markt zu bestehen. Was nämlich bis jetzt immer der Fall war, ist, wenn die Unternehmen sich auf die ganzen Beschränkungen eingelassen haben, waren sie ein, zwei Jahre auf dem chinesischen Markt tätig und dann haben die Spezialisten in der kommunistischen Partei die Software kopiert und dann wurde ein Vorwand gefunden, warum die App dann doch in China verboten werden soll. Also, Zoom versucht das gerade halt. Ich meine, es wird bei denen auch nicht anders laufen wie bei allen anderen, aber ich denke mal, deswegen geben die sich da fügig. Einzige Ausnahme, große Ausnahme ist Bing. Bing haben ja schon frühzeitig zensiert in China und die gibt es da auch weiterhin noch. Stiefellecker hat man sowas früher genannt. Ja, für solche Firmen sind die Staaten alle Kunden, ne? Einzelne Kunden, die einzelne Wünsche haben. So habe ich das mal verstanden. CDU. Ja, wir sehen hier eine Werbung der CDU Berlin. Spaß im Verkehr. Ja, genau. Und die haben ja mit Berliner Pendler täglich 320.000 Mal rein und raus und dann noch irgendwie, was war das hier, und kein bisschen Spaß beim Verkehr. Ja, ja, sexuelle Anspielungen gemacht. Und ja, das hat halt diverse Leute aufgeregt. Och, aus nein. Dem konservativen Lager. Ich meine, ja, ich bin schon ein bisschen lächerlich, also irgendwie. Die Organisation hat immer von denen, die hatten, glaube ich, irgendwie so ein Bikini-Mädchen auf irgendeinem Plakat oder sowas. Ja, es gab mal dieses Steck ihn rein irgendwie, das war mal so ein Ding, ich glaube von der Jungen Union war das auch, ja, wo sie irgendwie so den Stimmzettel meinten und das war aber irgendwie an der Grenze vom Bikini von irgendwem da. Ja, genau, und ja, konservativ halt, es ist, was auch immer es bedeuten soll, was auch immer es bringt, hello fellow kids, aber wäre das nicht irgendwie lustig, wenn irgendwann die Konservativen, keine Ahnung, die Leute sind mit dem Sexkram und die Linken, die es alles Brüder haben wollen, also irgendwie Parallelwelt, keine Ahnung. Scheinbar, ne? Ja. Ja, der Herr Amthor mit Augustus Intelligence. Das ist ja jetzt irgendwie herausgekommen, dass der gute Mann hier Optionen irgendwie hatte von so einer Firma namens Augustus Intelligence, die, wie hier in diesem Artikel von Business Insider steht, wohl von einem Deutschen gegründet wurde mit Sitz in New York und ja, wohl auch noch andere Leute, ich habe schon mal vergessen, welche, aber andere Leute aus dem Politikbereich da auch irgendwie mit zu tun haben. Und da geht es um künstliche Intelligenz bei diesem Ding. Also das soll irgendwie künstliche Intelligenz groß machen, keine Ahnung. Und den Herrn Amthor wird jetzt quasi vorgeworfen, dass er sein Bundestagsmandat dafür missbraucht hat, um irgendwas für diese Firma zu tun. Wobei ich noch nicht so ganz verstanden habe, was das genau jetzt gewesen sein soll. Oder ob es geht vor allem darum, Chris, dass er es nicht angezeigt hat. Er hätte es anzeigen müssen und das hat er nicht getan und das wird ihm jetzt zum Verhängnis ein wenig. Ja, und da, ich fand es ziemlich enorm eigentlich, dass alle Welt irgendwie seine Instagram-Story verteilt hat mit den Worten, ist doch prima, Transparenz und so weiter und so fort. Und das würde man sich ja von allen irgendwie wünschen, dass sie das machen oder so. Fand ich ein bisschen merkwürdig, zumal bei den Leuten, die das geteilt haben, auch ganz viele irgendwie dabei waren, die ich jetzt eher so aus dem linken Lager schätzen würde. Aber die finden den Herrn Amthor dann da wohl gut. Kein Plan. Und bei mir hatte ich da nur im Kopf, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das aus diesem Bereich ist, weil ich kann mich noch an das Unter den Linden erinnern mit dem Konstantin Kuhle, wo er da gesessen hat und irgendwie was gemeint hat von unseren befreundeten Nachrichtendiensten. Oh. Halt hier Amerika halt. Und was ich halt ziemlich Unding eigentlich finde, dass man das einfach so tralala, ja, ist doch prima hier, die Amerikaner spionieren uns hier komplett aus, damit wir hier schön wissen, was irgendwie mit unserer Bevölkerung los ist, mit Terror und so ein Kram und ist ja dann ein kleiner Preis, zumal ja auch diese ganzen Sicherheitssachen da, was wir von Snowden wissen, auch bei irgendwelchen Privatfirmen alles ist. Also Snowden war ja auch bei einer Privatfirma beschäftigt und nicht direkt bei der NSA oder so. Und dann irgendwelche Privatunternehmen, die da irgendwie dann in Deutschland rumschnüffeln dürfen, weil da ein bisschen was dann für einen Geheimdienst abfällt oder so. Also, das ist auch wieder einer von diesen Sachen, wo ich mir denke, warum wird da eigentlich nicht mehr drüber gesprochen? So, das war irgendwie 2 Wochen mal nach dem Snowden-Ding und dann ebbt das so ab und jetzt ist es einfach so, ja, passiert halt, ne? Unsere befreundeten Geheimdienste, ja, tralala, ich bin Bundestagsabgeordneter, ja, ich freue mich, unsere befreundeten Geheimdienste. Also der Spiegel scheint ihn nicht so davon kommen lassen zu wollen. Der schreibt, erledigt ist der Fall Amthor mit der Entschuldigung natürlich nicht. Amthor steckt mittendrin in einer Lobbyaffäre. Und dabei geht es nicht längst nicht nur um Augustus selbst. Es geht um die Frage, mit welchen Leuten sich Amthor umgibt, mit wem er Geschäfte macht, Abende verbringt, um die Welt reist. Es geht um die Bedeutung seiner Kontakte für seine Arbeit als Abgeordneter, um den Eindruck, den Bilder mit bestimmten Personen vermitteln. Fotos wie jenes aus dem Sommer 2019 in St. Moritz, Seite an Seite mit Hans-Georg Maaßen. Also ich glaube, der Amthor ist da auch wieder nur Mittel zum Zweck. Man möchte lieber den Maaßen schlachten, weil der hat auch irgendwelche Verbindungen. Ah ja, genau, der war das, ja. Der hat natürlich nur bessere Verbindungen. Beim Amthor, Philipp Amthor, kleine Anmerkung, ist auch einer derjenigen Männer, die immer sehr stark an ihrem Äußeren gemessen werden. Hier hat sich der Trump gegen den Internationalen Strafgerichtshof ja verwahrt und hat den Mitarbeitern, die davon in den USA sind, entsprechend irgendwie Sanktionen auferlegt. Ja, verteidigt das dann billig, dass. Ja, aber dass die Amerikaner sich nicht an dem Strafgerichtshof beteiligen, an dem internationalen, das ist ja eigentlich bekannt, ne? Dass sie das jetzt auch nochmal, weil sie da amerikanische Soldaten vor den Kadi zerren wollen, dass sie da Aber jetzt Sanktionen Trump, Mammon, Trump. Ja, gut, aber haben wir mal alle gemacht vorher auch. Ach nee, Obama? Ja, nun. Bush, echt? Oh komisch, aber Trump. Oh Gott, ey. Apropos Bush, da fällt mir nur ein, Bush Senior hat ja, wann war das mit Rodney King, 82 oder was? 92? 92. Hat er auch Soldaten auffahren lassen in Washington und insgesamt sind 57 Menschen ums Leben gekommen. Also das, was jetzt passiert, gab es im Prinzip so ähnlich schon mal. Aber Rodney King ist nicht ums Leben gekommen, auch wenn das ZDF das in letzter Zeit 2 oder 3 Mal behauptet hat, obwohl es immer wieder berichtigt wird. Das finde ich auch so lustig. Der Tod von Rodney King. Nein, ZDF. Nächste Meldung. Der Tod von Rodney King. Wissen wichtige Stelle. Gerade erklärt ZDF. Oh. Und dass die Amis das ungern haben, wenn ihre Leute. Sie haben Rodney King getötet, ihr Schweine. Ja. Ja, der Weltstrafgerichtshof, ne? Was ist das nochmal genau für eine Institution? Ja, haben Sie nicht damals den Milosevic da vor den Kadi gezerrt auch? Nee, das war der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, glaube ich. Das ist nicht mehr so Nee, genau. ich glaube nicht. Ich glaube, das war schon das Ding in Den Haag da halt eben. Ja, Ja, das ist, ist soweit der ich Haag weiß, der Weltgerichtshof? Ich glaube nicht. entstanden aus dieser ganzen Rotkreuz-Geschichte. dass er dann dafür die Sachen, auf die man sich geeinigt hat, für Kriegskrempel dann auch gerne eine Gerichtsbarkeit irgendwie haben wollten, die Amerika ja nicht anerkennt. Sie verknacken können davon und nicht nur die einzelnen Soldaten, obwohl da ging es schon um Fälle gegen Soldaten eigentlich. Nur ja. Hypersonic Weapon Concept. Ja, aber das ist der Punkt. Die Amerikaner erkennen den halt nicht an, ja. Genau. Schon seit Ewigkeiten nicht, oder seit er. Ist das halt mit der internationalen Verabredung. Man muss sich dran halten. Ja, hier hat es einen kleinen militärischen Leak gegeben bei den Amerikanern. Und zwar bei einer Veranstaltung wurden halt ein paar, nach der Veranstaltung, nach den Vorträgen, wurden halt so ein paar Bilder gemacht und da lagen auf dem Rednerpult halt noch so ein paar Unterlagen vom Redner. Und da ging es um das sogenannte Vintage Racer Loitering Weapon System. Das ist eine neue Waffe, die bewegt sich quasi mit Überschallgeschwindigkeit ins Zielgebiet und verteilt dann da mehrere andere Sprengköpfe, die sich dann individuell Ziele suchen und die vernichten. So, das ist halt ein konzeptionelles System, was halt schon theoretisch so angedacht ist, schon längere Zeit, aber und offiziell ist es nicht bestätigt, dass das, dass es das funktional, dass es das gibt. Das ganze Thema der Überschallwaffentechnologie ist ja quasi der heiße Scheiß in der Rüstungsindustrie. Und ja, jetzt ist bei einem Fachvortrag quasi so ein System von General Atomics quasi vorgestellt worden. Und ja, das ist quasi ein Datenleck gewesen. So, nicht viele Details sind drüber bekannt geworden, aber es ist einfach ganz interessant, wie so ne, geheime Technologie dann doch irgendwie bekannt wird. Ja, weil viele Experten weltweit haben sich gesagt, ach, das ist ja, wir hätten nicht gedacht, dass sie damit schon so weit sind, dass sie da schon eine Variante haben, die tatsächlich zum Einsatz kommen kann. Ja. Einfach nur interessant. Ja, die Russen haben ja auch Überschallwaffen und die Chinesen auch. Die fliegen also knapp unter Weltraum her, ne? Oder so. Das hier ist eigentlich der Treppenwitz der Woche. Das Pentagon macht ja solche Krisenszenarien, wie jede Regierung wahrscheinlich und jedes Verteidigungsministerium werden da so Planspiele gemacht. Und jetzt ist ein Planspiel aufgetaucht und zwar geht es da um das Jahr 2025, in dem die Generation Z, also die Nach-Millennials praktisch, so fertig sind von 9/11 und der großen Rezession und ihrem Studiendarlehen, dass sie niederdrückt, dass sie eine Rebellion anfangen. Fand ich einfach nur lustig, dass das, ja, die Simpsons haben es vorausgesagt, so ungefähr. Und ja, die glauben halt nicht an den amerikanischen Traum und sie glauben, das System sei irgendwie gegen sie gerickt und waren die erst nur her. Ja. Und ja, es geht dann drum, die werden dann, also in dem Planspiel wird mit Cyberwaffen werden Gelder von Firmen abgeräumt und das wird dann in Bitcoin konvertiert und Robin Hood-mäßig unter den Armen verteilt und so. Ja, es ist schön, wenn das Leben die Kunst imitiert, beziehungsweise die Planspiele des Pentagons. Ja, und wie so oft ist das halt ein Planspiel gewesen, da gab es 4 Szenarien, ich hatte mir das auch angeschaut, aber ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, muss ich zugeben. Da gab es halt auch noch 3 andere Szenarien, das ist halt nur ein Szenario gewesen. Eins von denen war auch halt, ja, Richtung Kommunismus, sage ich mal. Naja. So, the war for Libya's Oil. Ja, in Libyen hat es einige Sachen gegeben. Und zwar in Libyen haben wir ja weiterhin die GNA, die westliche Regierung, die in Anführungszeichen international anerkannt ist. Das ist manche Länder ja, manche Länder nicht. Die UN spricht mit denen und spricht nicht mit der Gegenseite. Die wird vertreten durch den General Haftar. Ne, es gab ja lange Zeit einen Kompromiss, einen Gemeinschaftsrat, wo internationale Angelegenheiten darüber entschieden wurden. Die GNA-Seite hat das ja verletzt, indem sie quasi internationale Verträge mit der Türkei gemacht hat. Hatte ich ja schon drüber geredet. Und jetzt ist Folgendes passiert, dass die Türkei halt der GNA so viel militärische Hilfe gegeben hat, dass die Ölressourcen, die unter dem, also ein Großteil der Infrastruktur, die für den Ölexport notwendig ist, war unter der Kontrolle von der Seite vom General Haftar, aber der wurde da jetzt vertrieben. Das war die Offensive auf Sirte. So, allerdings sind die Fronten jetzt so eingegraben, dass es möglich sein könnte, dass Haftar Sirte quasi wieder zurückerobert, aber weiterer Landgewinn, das würde einen Krieg geben, den Libyen wohl nicht eingehen wollen würde, selbst mit türkischer Hilfe. So, die Türkei nutzt das jetzt quasi als internationale Propaganda, weil die Türkei ja quasi eine neue regionale Softpower darstellen will. Und die internationale Gemeinschaft guckt dazu und sieht das Ganze eher wohlwollend. Das ist halt alles sehr seltsam, muss ich wirklich sagen, was da passiert in Libyen. Ja, weil der General Haftar ist jetzt nicht so einer der total Radikalen oder sonst irgendwas. Ist halt ein gespaltenes Land und man redet schon darüber, dass es so enden könnte wie im Sudan und dass man vielleicht die Situation vermeiden könnte, indem man das Land halt früher aufteilt. Was dann natürlich schwierig wäre mit der Infrastruktur, die halt für den Ölexport notwendig wäre. Wer kriegt das dann, ne? Kann man den General da haftbar machen? Ja. Naja. Der hat halt eine starke Basis in der Bevölkerung, hat einen starken Rückhalt, wird von Russland und ein paar anderen Ländern auch unterstützt, aber nicht so in dem Ausmaße, wie halt die andere Regierung mittlerweile von der Türkei unterstützt wird. Das ist schon sehr krass. Und die Türkei, wie gesagt, die will halt die neue Rolle als regionale Softpower immer weiter ausbauen. Und hier haben wir einen Artikel, da geht es im Endeffekt um Jemen. Jemen herrscht ja seit einiger Zeit jetzt schon ein Krieg. Es war erst ein Bürgerkrieg und es haben sich mehr oder weniger zwei Fraktionen rausgebildet. Ja, die sogenannte neue Regierung und die alte Teile der alten Regierung mit Teilen der alten Opposition, die Al-Houthi-Fraktion, die immer die Houthis genannt werden. Und es gibt halt jetzt auch noch eine dritte Fraktion, die immer mehr Macht quasi bekommt. Das ist die El-Asla-Partei. So, und diese El-Asla-Partei, die bekommt extrem viel Unterstützung von der Türkei. So, seit dem Jahr 2018, ne, glaube ich, 2018, verzeih, ich muss gerade meine Notizen angucken, gab es halt Unterstützung für diese El-Asla-Partei, türkische Vereine wie beispielsweise die Diyanet, die ja auch in Deutschland aktiv ist, haben die halt finanziell und materiell unterstützt und es wurden halt auch Milizen aufgebaut, die dann halt auch vom türkischen Geheimdienst und von türkischen Militärberatern ausgebildet wurde. Ja, und das Ganze ist halt quasi eine Ausbildung von der Muslimbruderschaft, ja, die ja die Türkei irgendwie unterstützt in verschiedenen Ländern, unter anderem auch in Ägypten. Und jetzt haben wir halt die seltsame Situation, dass wir halt die Jemeniten haben, die in einem Bürgerkrieg drin sind und die eine Seite wird von Saudi-Arabien unterstützt und jetzt kommt die Türkei noch dazu und die Türkei ist ja quasi nicht so ganz diplomatisch mit Saudi-Arabien d'accord, ja, und es ist jetzt auch nicht so, dass die gegen die Saudis in Jemen vorgehen wollen, sondern sie wollen quasi so eine eigene Fraktion gründen und da dann quasi der zur Macht im Jemen verhelfen. Ja, Amerikaner würden das vielleicht Nation Building nennen, ja, also ich finde das sehr interessant, es ist ein sehr interessanter Artikel mit sehr vielen Details, wie der Ablauf da war. Und lassen wir es mal dabei. Also im Jemen wird es immer unübersichtlicher. Es herrscht ja weiterhin eine Hungersnot, Boykott durch Saudi-Arabien und da war doch noch was. Irgendwas mit Bier. Kommen wir mal zu einer relativ guten Nachricht. Ja, so ganz überstanden ist es noch nicht, aber reden wir über Suriname. Suriname ist ja eine ehemalige niederländische Kolonie gewesen. Wo ist Suriname in Südamerika? Direkt neben Französisch-Guayana. Ne? Da, wo wir unsere Raketen immer von starten. Da hat es auch gerade Wahlen gegeben, die auch sehr kontrovers waren, weil eine Partei sehr von Amerika unterstützt wurde. Aber gut, ansonsten Guyana Business as usual. Bisschen Öl haben sie gefunden. Aber in Suriname ist was passiert. Ja, seit 1980 haben wir da quasi einen Diktator an der Macht. Ja, wir haben hier halt den Buterse. Ja, und der ist, nachdem sich die Holländer zurückgezogen haben, militärisch durch einen Coup an die Macht gekommen und hat sich ja bis heute gehalten. Ja, und hat das System zwar reformiert, war eine Zeit lang nicht der offizielle Staatschef, ja, wurde dann aber wieder als Präsident wiedergewählt. Zwischenzeitlich wurde er sogar vor Gericht verurteilt, weil er halt Oppositionelle hat erschießen lassen. Und jetzt haben wir die Situation, dass bei der aktuellen Wahl seine Partei sehr wenige Stimmen bekommen hat. Ja, und die Oppositionsparteien auf jeden Fall gewonnen haben. Aber er sitzt weiterhin an der Macht und er lässt quasi die neue Regierung nicht die Amtsgeschäfte übernehmen. Das ist allerdings nur eine Frage der Zeit. Ja, weil da wird es vielleicht noch mal zu kurzen Aufständen oder sowas kommen, aber nichts Großartiges. Und das heißt, dass hier eine jahrzehntelange Diktatur zu Ende geht in einem Land, das niemanden interessiert. Und das ist an sich eine positive Entwicklung, würde ich sagen. Und es ist eine Entwicklung wirklich aus dem Land, die jahrzehntelang daran gearbeitet hat, von innen heraus mit wenig Einmischung aus dem Ausland, natürlich immer ein bisschen. Aber der dann die Amtsgeschäfte auch übernehmen soll, ist ein ehemaliger Polizeichef, der halt im Jahr 2007 dieses Gerichtsurteil gegen ihn erwirkt hat. Und der Punkt ist allerdings der, sobald er die Amtsgeschäfte übergibt, dann muss er sich im Gefängnis melden und 20 Jahre Haft antreten. Deswegen kann man vielleicht auch verstehen, warum er das noch ein bisschen hinauszögert. Ja, nicht in San Francisco haben wir das Problem, sondern in New York haben wir das Problem jetzt auch. Ja, New York ist halt durch den Shutdown und durch die Wiedereröffnung ziemlich gebeutelt, was das öffentliche Leben angeht, weil ja, man im Endeffekt keine öffentlichen Toiletten mehr benutzen kann. So. Und das gepaart mit, dass seit dem Jahr 2017 in der Öffentlichkeit sein Geschäft zu verrichten nicht mehr strafbar ist und auch keine Ordnungswidrigkeit mehr ist, hat halt zur Situation geführt, dass es in vielen Ecken von New York, vor allem am Wochenende, wenn Partyleute unterwegs sind, zu sehr unangenehmen Szenen kommt. Dazu kommen halt auch noch so Stilblüten wie, dass New York ist halt eine große Stadt und der öffentliche Raum funktioniert da halt so ein bisschen anders. Es ist halt alles immer mehr ein bisschen privat. Es gibt zum Beispiel öffentliche Toilettenanlagen, ja, aber die werden halt über die Nacht geschlossen, damit da halt nicht irgendwelche Leute drin schlafen oder sonst irgendwas. Und sie haben auch noch ganz andere Probleme. Das heißt, ab 19 Uhr gibt es halt keine Toiletten mehr im öffentlichen Raum, auch nicht in den U-Bahnen oder sonst irgendwas. Und in die Restaurants kann man nicht gehen zum Pinkeln. Und das heißt, wenn man nicht halt irgendwo eine Privatwohnung benutzen kann oder in seinem eigenen häuslichen Umkreis ist, hat man einfach wirklich keine Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen. Und das ist es, ja. Ja. Fand ich einfach nur eine lustige Meldung. Dann pinkeln die deinen Hausflur, oder wie? Ja, überall, wo sie hin können, ne? Ja, Stadt Düsseldorf hat ja auch eine tolle Idee. Hat für ein paar Euro zwar nur, aber großflächig diese Kreise malen lassen. Damit die Leute auch nicht vergessen, dass sie in der Corona-Krise Abstand halten sollen. Ja, ich finde den Zusammenhang vor allen Dingen diesen Slogan von da oben ganz lustig. Nähe trifft Freiheit. Ich weiß nicht, ob das speziell ist oder ob das zu Düsseldorf gehört. Da müssen andere Leute sich zu äußern. Aber die Bilder waren auch ganz gut eigentlich. Wenn du mal runterscrollst oder so, fangen noch ein paar Bilder bei von diesen Kreisen. Wie bescheuert das aussieht. Ja, er hat das gemacht wohl, der mit dem Motorrad. Mit dem Moped. Ja, und dann auch auf dem Platz da, auf diesem Rasen oder was das ist. Und von oben sieht das natürlich so ein bisschen aus wie bei FIFA, ne? Die Spieler, die so einen Kreis um sich rum haben. Ich muss sagen, ich finde das mehr verwirrend als alles andere. Was soll man jetzt machen? Soll man sich im Kreis aufhalten und dann soll keiner drankommen? Oder soll man die Kreise nicht berühren? Oder? Kreismitte bis Kreismitte, glaube ich. Ne? Ich glaube, Waldkreismetter bedeutet das. Ja. Steht da irgendwo, wie viel das kostet? Nicht genug. Konjunktion. Ne? Ich will nur reden mit den Leuten, die so diese Kreise machen, weißt du. Ja. Den Artikel gibt es leider nicht in leichter Sprache, ja. Dass sich die Weltraumaffen genau da auf dem Burgplatz schon mal getroffen haben, auch, ne? Das nicht, dass es da Zusammenhänge gibt. Das ist ziemlich lustig, weil so viele Leute dann halt immer so dieses Ding haben von, ja, hier kein Mensch ist illegal und hier Grenzen, nee. Und hier, da hast du wirklich buchstäblich Grenzen, da. Ja, ich sag's euch, das wird noch Kreise ziehen, ja. Ich frage mich, wie permanent das Ganze ist. Ob das beim nächsten Regen weg ist oder ob das jetzt für alle Ewigkeit da ist. Corn circles. Standard model of cosmology called into question by new measurements. Wissenschaft passiert hier. Klasse. So super. Ja, Weltraumnachrichten. Ne? Wir haben zwar keinen neuen Raketenstart, der interessant war, außer dass China für sich selber einen Rekord gebrochen hat, dass sie irgendwie 3 Raketen innerhalb von zwei Tagen gestartet haben, was für die viel ist. Mit ihrer langen Mars-2-Technologie. Aber hier geht es um mehr wissenschaftliche Aspekte, und zwar um die Hubble-Konstante. Ja, und es geht da im Endeffekt um die kosmische Konstante und das kosmische Standardmodell, ja, wo halt quasi die drei Grundkräfte quasi, die starke Kraft, die krasse, schwache atomare Kraft und die elektromagnetische Kraft quasi mit berechnet werden können. Und das ist beispielsweise interessant in der Astronomie, weil man damit berechnen kann, wie weit sind Planeten und Galaxien voneinander entfernt, weil da gibt es ja immer das Problem, dass der Weltraum sich ausdehnt und dass wir ja nur das messen können, was mit Lichtgeschwindigkeit bei uns ankommt. So. Und da hat man jetzt da konnte man jetzt wissenschaftlich mittlerweile diese Hubble-Konstante mal testen mit mechanischen Methoden. Und da hat man herausgefunden, dass es eine Messfehlerabweichung gibt. Ja, und zwar ging man bis jetzt davon raus, dass das Universum sich ungefähr mit 74 Kilometer pro Sekunde ausdehnt. Allerdings ist jetzt rausgekommen, es sind nur 67 Kilometer pro Sekunde. So, das erscheint wenig, aber das ist halt bei dieser Art von Mathematik, um die es geht, sehr, sehr wichtig, ja. Und das wirft jetzt halt natürlich die Frage auf, ist diese mechanische Messung fehlerhaft? Allerdings ist sie das nicht, weil sie schon nachvollzogen wurde. Und das heißt, es ist halt irgendwas mit der Mathematik nicht in Ordnung. Oder ist die Lichtgeschwindigkeit variabel? So. Und wir haben jetzt halt in dem kosmischen Standardmodell die starke, die schwache Atomkraft und die elektromagnetische Kraft drin, aber es gab ja jetzt auch weitere Erkenntnisse, was die Gravitationskraft angeht, und vielleicht muss da halt noch einiges angepasst werden, damit halt dieses Standardmodell die Realität annähernder abbildet als jetzt. Ja, das ist ja alles natürlich immer nur Annäherungssache und Mathematik, allerdings ja, ne? Ja, das ist ein guter Beitrag gewesen von dir, Price, aber meine Frage ist, die sehr lange gegolten hat, muss jetzt halt mal wieder hinterfragt werden, und das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man der Wissenschaft nie blind folgen sollte. Ist das Modell des Universums, ist das so auf weißen Männern basierend? Huh? Ja, wir brauchen eins, das auf schwarzen Frauen basiert. Die sollen das mal ausmessen, ja, die sind jetzt dran. Das wird es wahrscheinlich sein. Weiße haben die Formel aufgestellt und Schwarze haben es jetzt nachgemessen und gemerkt, ach, weiße Männer bringen es nicht. Tja. In dem Zusammenhang noch von schwarzen Löchern reden? Auf jeden Fall darf die Wissenschaft nicht aufhören zu forschen. Das haben sie an den Windrädern auch gemacht, haben noch weiter geforscht und jetzt angeblich festgestellt, irgendjemand von euch kannte das schon, angeblich festgestellt, dass die sich alle falsch rumdrehen. Vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie an die zweite Riege geht, die hinter den ersten stehen, dass da dann irgendwie zu viel Verwirbelungen kommen, so eine Art. Und dass das deswegen, diese ganze Richtung, in die sich die Räder drehen würden, eben falsch wäre. Ja, ich weiß nicht, ob man die so einfach umdrehen kann, die Richtung. Also, ich glaube nicht, ne? Was ich halt sagen würde, ist, was der sogenannte Signifikaner-Effekt ist. Ja. Also, das ist signifikant, okay, aber das ist auch schon länger bekannt. Und das ist halt, gerade hat das so einen Kaskadeneffekt, wenn du die Dinger hintereinander stehen hast, dass diese Verwirbelungen noch schlimmer sind. Aber die sind sowieso in der Regel so aufgestellt. Sorry. Die sind in der Regel sowieso so aufgestellt, dass diese Verwirbelungen die Effizienz sowieso schon beeinträchtigen. Deswegen, ja, und dieser Effekt, ich habe da schon vor Jahren drüber gelesen. Das ist, es wurde da halt sehr viel, nicht sehr viel Sachverstand gemacht. Merkt man jetzt ja bei der Thematik. Wo kriegt man, was macht man mit den Dingern, wenn sie recycelt werden müssen? Ne? Ja, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass die Hochkantdinger auch gut sind, aber angeblich sind die vor allen Dingen bei geringeren Windgeschwindigkeiten besser. Ja, und die großen eben bei hohen, ne? Also auf hoher See sind die wohl schon brauchbar. Ja, nur in der zweiten Reihe halt nicht, ne? Ja, schon, wenn sie richtig platziert werden, aber naja. Okay. Und richtig eingefasst vielleicht auch. Ja, dreht euch nicht falsch herum. Geht in den Wald. Ja, nee. Atmet ätherische Öle ein. Lasst euch nicht gendern. Ja, Miete pro Kopf, ja, ist wichtig. Und thatsafespace.net ist wichtig. Und Weltraumaffen und geht in den Wald, zerschmettert, was der Freiheit dient, fördert, was ihr schadet. Moment. Verschmettert, was ihr schadet. Du hast einen signifikanten Fehler gemacht. Ja, ja. Falsch rumgedreht, OPEX, bitte. Ja, sorry. Ihnen an den Wind entgegenstrecken. Ja, sorry, weißt du, das Geld von Soros, das ist noch nicht reingekommen, deswegen. Ja, das von Dugin schon, ja, alles klar. Ja, von Dugin, ja, klar, immer. First starts the Putin, then starts the Putin. Hm? Ja. Vergessen. Tja, nur von den Chinesen kriegst du noch kein Geld, he? Das kommt noch. Ja, das Chinesengeld, das kann ich mir sparen. Ich höre euch vielleicht mal eine gute Platte an, vielleicht ein bisschen Jazz oder so. Ja, geht in den Wald, bildet eine autonome Zone. Der autonome Wald, ja. Da gibt es ja Waldbesetzer, da haben wir ja gesehen, wie das endet. Da fällt dann wieder einer von den Bauern. Erst wird der Wald besetzt und danach ist er weg. Ob da ein Zusammenhang besteht? Aber ja, bleibt gesund, respektiert die Pandemie und sie respektiert euch zurück. Also schön vorsichtig da draußen. Genau, schmeißt keine Statuen um. Genau. Streicht deine Katze, wenn sie euch begegnet. Ja.